Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. We are still on the topic, the Holy Spirit. Wir sind immer noch bei dem Thema der Heilige Geist. The blood of Jesus is very important for the release of the Holy Spirit. Das Blut von Jesus Christus ist sehr wichtig für die Freilassung des Heiligen Geistes. The blood of Jesus sanctifies the vessel. It sanctifies the vessel. Reinigt das Gefäß. Amen. Amen. So that it can live in all of them. Amen. He sanctified the vessel. Without the blood of Jesus, we cannot. The Holy Spirit cannot live in our body. Oder das Blut von Jesus Christus kann der Heilige Geist nicht in unserem Körper leben. Amen. Amen. You know, in the old, it was about the temple. The temple was a Im Alten Testament, im Alten Bündnis, mussten sie einen Tempel bauen mit eigenen Osten. And they sanctified with the blood of animals. Und dieses Gebäude wurde mit dem Blut von Tieren gereinigt. Today our body is the Aber heute is the temple. Ist unser Körper der Tempel Gottes. And he now lives in our body. Und er lebt in unserem Körper. Amen. Amen. The blood, without the blood of Jesus Christ cleansing your body, the Blut von Jesus kann der Heilige Geist nicht leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the Holy Spirit helps us to understand the different things in Christ's world. Der Heilige Geist hilft uns, die verschiedenen Dinge in der Welt von Christus zu erkennen. See, the different things in Christ's Dinge world. In der Welt von Christus. See, all the fruit of the Spirit. Frucht des Geistes. And also who to be with. Auch mit wem wir sein sollen. Amen. Amen. Who to be with. Mit wem wir sein who sollen. You are to call your friend. Wie wir unsere Freunde nennen. You, who you are to allow to know what you are doing. Wer Zugang zu dir hat und wer weiß, was du vorhast. Amen. Amen. So I would like to complete that this part today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit helps us to know the truth. Der Heilige Geist hilft uns, die Wahrheit zu erkennen. That's what Jesus said. Ist das, was Jesus sagt? John 16. In Johannes 16. And one of the truth is to fight the good fight of faith. Und einer dieser Wahrheiten ist, den guten Kampf des Glaubens zu führen. Amen. Amen. One of the truth. Einer der Wahrheiten. And it's very important. Das ist sehr wichtig. To fight the good fight. Den guten Kampf des Glaubens zu führen. And we have to know how to fight it. Wir müssen wissen, wie. And we have to know the good fight of faith. Und wir müssen auch wissen, was dieser gute Kampf des Glaubens Amen. Ist. Amen. In 1 Timothy 6, let's go to 1 Timothy 6. 1 Timotheus 6. Timotheus 6, Vers 12. Are we there, please? You see what is there. Here, the writer of 1 Timothy is telling Timothy to fight the good fight of faith. Der Schreiber sagt hier zu Timotheus, dass er den guten Kampf des Glaubens führen soll. The good fight of faith. Der gute Kampf des Glaubens. That is what God's children we are to fight today. Und dafür, darum sollen wir kämpfen. It is his important truth that we need to know. Das ist eine Christ, Wahrheit, die wir erkennen müssen. See, the important is so, this part is so big. Und diese Stelle ist so wichtig. That we are to know. Today, amen. Wir wissen müssen heute. Fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Then Glaubens. Lay hold on eternal life. That is a relationship with Christ. Ergreife das ewige Leben. Das heißt eine Beziehung let mit Christus. Be, let that be your goal. Das soll unser Ziel sein. Who is getting it? Amen. Amen. He said, lay hold on it. Hold it. He's not telling you to hold your job. Ergreif das ewige Leben, nicht deine Arbeit. Your natural job. You know, today we want to hold that job. Heute wollen wir unsere hard. Arbeit festhalten. To be serious with that job. Und diese Arbeit ernst nehmen. Amen. Amen. Look at what Paul is telling. You know, Paul is telling Timothy here. Ich möchte, was Paulus hier Timotheus sagt. Amen. Fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lay hold on eternal life. We are unto that are also called and has professed a good profession before many witnesses. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Holy Spirit helps us to fight the good fight of faith. Der Heilige Geist hilft uns, den guten Kampf des Glaubens zu führen. Amen. Amen. The Holy Spirit, that is his job. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns zu helfen. If we allow him. Aber wenn wir es zulassen. Amen. Amen. We have to allow him to help us to fight the good fight of faith. Wir müssen zulassen, dass er uns hilft, den guten Kampf des Glaubens zu führen. And not the good fight of job. Und nicht den guten Kampf von Arbeit. Amen. And not the good fight of riches, of money. Und nicht den guten Kampf von Geld oder von Reichtum Amen. Oder sonstigem. Amen. It's not the good fight of money. Nicht den guten Kampf von Geld. The good fight to have children. Den guten Kampf, Kinder zu bekommen. The good fight to have mate. Oder einen good guten mate. Kampf, endlich einen guten Ehemann zu haben. A good fight to have visa. You know, in Nigeria, visa. Oder Visum zu haben. You know, they fight the good fight to have visa. Sie kämpfen den guten Kampf, um endlich ein Visum zu bekommen. Ah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is only for the good fight of faith. Der Heilige Geist ist nur da für den guten Kampf des Glaubens. And not good fight of any other thing. Und nicht für irgendeinen anderen Kampf. And that's why you are fighting for any other thing you faith. Wenn du für irgendwas anderes kämpfst, um irgendwas anderes kämpfst, it's not good fight of good result. Das ist auch nicht der gute Kampf von guten Ergebnissen. That's not that I pass in my school. That's not the job of the Holy Spirit. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. To pass in the school. Eine Schule that's zu bestehen. That's why God children they fail and others pass. Deswegen versagen Kinder Gottes und andere Leute bestehen. Why? Because the outside does not control you any longer once you not belong to Christ. Das Äußere kontrolliert dich nicht mehr, wenn du zu Christus gehörst. You no longer see pass or fail. Du siehst nicht mehr das Bestehen oder you das Verlangen. See the truth, the Christ die Wahrheit, die Welt von Christus, das ist deine Freiheit. Pass is not your freedom. Das Bestehen ist nicht deine Freiheit. Who is getting it? Mm. In the natural world is pass that is our freedom. Natürlichen Welt ist das Bestehen unsere Freiheit. Ich bin frei, weil ich bestanden habe. No, I fail. Maybe I go to repeat or do something. You know, I'm not free. That is not for God's children. Aber das geht nicht für uns Kinder Gottes. And the Holy Spirit is not there. Der Heilige Geist macht da auch nicht mit. And that is why God's children are disappointed. Deswegen sind auch Kinder Gottes oft enttäuscht. Jesus, you know, he died for things for us. Jesus ist für dich gestorben. And the Holy Spirit is for what he died for. Der Heilige Geist wird nur das unterstützen, wofür Jesus gestorben Amen. Ist. Amen. And not what he did not die nicht für for. Etwas, wofür er nicht gestorben ist. Praise the Lord. Halleluja. Mm. You know, for pastors today, it's the good fight of bigger ministry. Der gute Kampf für eine größere Gemeinde. The fight to have bigger ministry. Wir kämpfen um eine größere Gemeinde zu haben. Ah, Daddy, thank you. Oh my God. Ah, if you tell me to just live here, I live here. Wenn ihr mir sagt, dass ich das alles einfach aufhören soll, dann höre ich das auf. To expand, to have branches upon branches with your lies that you preach everywhere. Und dann mehr Lügen zu verbreiten, mehr Religion zu verbreiten. They know they have their motives. Sie haben ihre Motive. They know what they value. Sie wissen, was sie wertschätzen. It's all about money. Es geht nur um Geld. Amen. It is not the good fight of big ministry. Das ist der gute Kampf von einer großen Gemeinde. Der Kampf des Glaubens. And the good fight of faith is to believe Christ. Der gute Kampf des Glaubens bedeutet Christus zu glauben. It is to know Christ. Christus zu erkennen. To believe him and to accept him. Zu glauben und ihm zu akzeptieren. Amen. Amen. Him alone. Ihn allein. You know John 17:3. Johannes 17:3. Jesus told us what eternal life means. Jesus erklärt uns, was ewiges Leben bedeutet. He says salvation is knowing God. Gesagt, Errettung bedeutet Gott zu erkennen. You see, eternal life is our salvation. Das ist unsere Errettung. Who got it? You know, John 3. For God so loved the world. Amen. Gott hat die Welt so geliebt. Amen. That his son is only begotten son, that whosoever believes on him will have eternal life. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. We have salvation, we'll be saved. Errettet ist. Amen. And John 17 now help us to know what an eternal life means. Und in Johannes 17 steht, was ewiges Leben bedeutet. Eternal life is knowing ewiges Leben bedeutet, true God, den einzig wahrhaften Gott zu erkennen, Jesus Christus. That is your salvation. Das ist deine Rettung. Your salvation is not money. Deine Rettung ist nicht Geld. It's not having money. It's not to pass in school. Oder eine Schule zu bestehen. But that for me to pass in school is a lie. Dass er für dich gestorben ist, damit du die Schule bestehst, ist ein Lüge. You die for me to have money. It's a lie. Amen. Du bist für mich gestorben, damit ich Geld habe. Salvation. What he died for is bigger than money. Das ist mehr als Geld. He's bigger than money. Das ist mehr als Geld. Praise the Lord. Halleluja. Because you can have money and not be there. Du kannst Geld haben, aber trotzdem verloren sein. You can have money and go to hell. Du kannst Geld haben, trotzdem in die Hölle gehen. You can have money and not be saved. Du kannst Geld haben und nicht da sein. Amen. Salvation is bigger than money. Having money. Größer als Geld. Having ministry. Having, you know, passing this. Salvation is bigger than that. We always look at salvation very small. Wir sehen Errettung als etwas Kleines an. Relationship with Christ. It's bigger than everything. That is the salvation. That a big God, a whole big God, is now your father. Gott ist dein Vater. That he not live in you. Inside. Er lebt jetzt in dir. You know, you carry him everywhere. You never, he said, he never leave you, never forsake you. He said, I will be with you forever. Is that not? That news is too good. Diese Nachricht is too, just too good. It's too good. It's too good. People cannot believe it. They hope in God. How can he live in me? Wie kann ein Gott in mir leben? Yes, because of the blood. He can live in me. He cleans me with his blood. Er reinigt mich mit seinem Blut. That's why it's no longer about outside. Es ist nicht, geht nicht um das Äußere. Amen. Das Amen. And you will follow who you know. Und du wirst der Person folgen, die du kennst. And you will follow what you know. Du wirst dem folgen, was du kennst. You are going to follow who you know. Du wirst dem folgen, du kennst. And you are going to follow what you know. In dem folgen, was du kennst. What you know and who you know will direct your life. Weißt du, wer du kennst, wird dein Leben leiten. Know Christ alone. Ich kenne Christus allein. Amen. Amen. Is somebody getting it? You will choose what you know. Du wirst dich für das entscheiden, was du kennst. You are going to choose what you know. And who you know. Wem du kennst. Example, you know, children to parents. You know, when they are just so used to their mother. You know, it is hard for somebody else to take them. Amen. Wenn Kinder sich so krass an ihre Eltern gewöhnen, ist es schwierig, sie von ihren Eltern einfach für eine kurze Zeit wegzunehmen. Praise the Lord. Be so used to Jesus that nothing, you know, before anything comes, you cannot. You already know that this is not Christ. The Holy Spirit helps us to live the life of faith. Der Heilige Geist hilft uns, das Leben des Glaubens zu führen. The life of faith. Das Leben des Glaubens. It's a fight, the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. We live the life of faith. Wir leben das Leben des Glaubens. The life of faith is not a natural life. Das Leben des Glaubens ist kein supernatural life. Übernatürliches Leben. Is somebody getting it? He wants us to get out of the natural world. Er möchte, dass wir rausgehen aus der natürlichen Welt. And now live in his supernatural world. Und in seiner übernatürlichen Welt leben. We are so used to the natural. Wir sind so gewöhnt an das natürliche. And we expect very little. Und wir erwarten sehr wenig. We always see ourselves so little and we expect very little. Und erwarten noch Kleines. We expect the same result like them. Wir erwarten die gleichen Ergebnisse wie sie. Oh, Daddy. The life of faith das Leben des Glaubens is believe Christ. heißt an Christus zu faith glauben. Faith life that we now have is believing Christ. An Christus zu accepting Christ. Christus choosing him, choosing Christ. Amen. Christ, you choose him. Let ich him be your value. Lass du für ihn entscheiden. I'm going to marry. Why? Because of Christ. For Christ's sake. Christus werden. And his kingdom's sake. Wegen seinem I'm going to that job. Why? For Christ's sake. Wegen Christus. I'm not going there to feed the family. Ich gehe nicht dann, um die Familie zu ernähren. Christ is the one that feeds the family. Christus ernährt die Familie. I go to that job because of Christ's sake. Um Christus willen. Amen. Amen. Amen. You know, men want to feed the family. Männer wollen die Familie versorgen. You know, that job is too heavy for me. Aber diese Aufgabe ist zu groß für dich. It's just too heavy. That's why, you know, before you know it, they die. So bevor man es weiß, stirbt man. Because, you know, it's too heavy. Weil diese Last einfach zu it's not meant for man to carry. Ist der job. Mensch sie trägt, diese Last. You know, women, they feed the family. Because maybe they receive more than the husband. Manchmal, weil sie zum Beispiel mehr als der Ehemann verdienen. And they feed the family. Und die versorgen and die it is a sin that they are the savior of the family. Und es kann so, als ob diese Frau der Retter der Familie ist. That job you are doing is not for the family's sake. Aber diese Arbeit, die du tust, ist für die Familie. You do it for Christ's sake. Du tust sie wegen Christus. Amen. Amen. And it's Christ that feeds the family. Es ist Christus, der die Familie versorgt. He can feed the family through you, through the husband, through anybody. Er kann die Familie versorgen. Who is getting durch, it? Yeah, durch einen Ehemann, durch egal wen. It is not without the job the family cannot eat. Nicht ohne diese Arbeit kann die Familie nicht leben. It is without Christ we cannot live. Ohne Christus können wir nicht leben. Is somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Life is greater than food. Das Leben ist größer als Essen. That's what Jesus said. Life is greater than food. Leben ist größer als Essen. Is somebody getting it? Oh, Daddy. Thank you. Thank you. I work man called problem. Und das ist der Mensch ein Problem. I don't have money. Kein Geld. No. I did not pass my exam. Meine Prüfung nicht bestanden. I don't have husband, I don't have wife. I don't have money, I don't have job, I don't have this. You know, we compare ourselves to, we don't have this, we know what they have. Wir wissen, was sie haben. And we can number them. Wir können das aufzählen. Nobody can number what I have. Niemand kann das aufzählen, was ich habe. And I love you that they cannot number it. Ich bin froh, dass man das nicht aufzählen kann. They don't have anything to number. Sie haben nichts, was sie aufzählen. Because no one can number Christ. Niemand kann Christus aufzählen. Is somebody getting it? No one can see your name written in heaven. Niemand kann deinen Namen im Himmel stehen sehen. No, they cannot write that. Sie können das nicht aufschreiben. So you are not to be worried if nobody can if they stehen. Cannot number anything you have. Nicht sehen können, was du hast. Amen. Amen. That you know who you are. Und du weißt, wer du bist. You know what you have. Du weißt, was du hast. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. They can number their children. Die können ihre Kinder. They can number their man, their money they have in account. Geld, was sie im Konto haben. The lot of things they can number. Viele Sachen können sie aufzählen. You know they can number things, number. Bei yours they cannot even number. Aber bei dir, oder, gibt es nicht. Because no one can number Christ. Weil niemand kann Christus. Christ is bigger than all. Christus ist größer als alles. He is the creator of everything. Er ist der Schöpfer von allem. No one can put him in a box. Niemand kann ihn in eine Box tun. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit helps us to rest. Der Heilige Geist hilft uns, that is his job, to help us to rest. Help you allow, you are to allow him. Amen. Amen. If you want him to help you to rest, wenn du willst, dass er dir hilft, he will help you to rest. Wird er dir dabei helfen? Amen. Amen. What Christ called rest, amen. Was Christus and what man called rest are two different things. Und was der Mensch Ruhe nennt, ist nicht gleich. You know, man, you know, man, you know, for man, they are resting, but they are still worried. Der Mensch ruht sich aus, aber ist immer noch in Sorge. They are in holiday, but they are sind full im Urlaub, of worry. Aber sind voll von Sorgen. Die nennen Urlaub Sorgen. They say, hold on, is that not what they call it? Für sie ist Urlaub ein Ausruhen, eine Erholung. That's not that. You know, they call it rest, but rest full of worries. Aber eine Ruhe voll von Sorgen. How am I going to solve this? How am I going to? The Lord is so heavy. Die Last for ist God so schwer. Children never to rest. You are not having a relationship. It means you are not having a relationship with the Holy Spirit. Und wenn du dich aber als Kind Gottes nicht ausruhst, bedeutet das, dass du keine Beziehung mit dem Heiligen Geist hast. It means you are the one carrying the load. Du bist derjenige, der die Last trägt. You never allow him to take it. Du lässt nicht zu, dass er sie nimmt. Today you can give it to him, tomorrow you are taking it. Heute kannst du ihm das übergeben und morgen nimmst du es. You are saying I am the one to take it. Du sagst, du bist die Person, die das... Leave it with him forever. Aber lass du, dass es bei ihm bleibt. That load does not belong to you. Gehört nicht dir. Rejoice always. Freude ständig. No matter the news. Egal was die Nachricht ist. No matter the situation. Egal was die Situation ist. No matter how hard things are. Egal wie schwer die Sachen sind. They are going from, you know, you are going from fry pan to fire. Auch wenn es schlimmer und schlimmer wird. Don't allow it to steal your joy, your peace. Es wird dennoch nicht deinen Frieden und deine Ruhe stehlen. Satan designed things to take your rest. Der Teufel. Don't allow it. Dafür, dass Dinge deine Ruhe wegnehmen. Amen. Aber du lässt das nicht zu. Don't allow it, amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. What Christ calls rest. Was Christus Ruhe nennt. Is different from what man calls rest. Ist anders als das, was der Mensch Ruhe nennt. If you really know the truth, wenn du die Wahrheit wirklich kennst, the truth is rest. Die Wahrheit ist Frieden. Die Wahrheit ist Ruhe. If you really know the truth, wenn du die Wahrheit wirklich kennst, and understand it, und sie verstehst, and meditate on it, both day and night. Tag und Nacht. Meditate on the truth, und die Wahrheit nachsinnst, on your job, und nicht auf deine and Arbeit, not on the solution, und nicht auf die Lösung. Amen. Amen. You know all those problems you see. All diese Probleme, die du siehst. Great or small. Ob klein oder große. They have all been solved. Die wurden alle gelöst, amen. Amen. Amen. Amen. Oh, Daddy. You know we always see them going to be solved. Wir denken mal, sie werden irgendwann. And that is why they are never solved. Lösen sich auch nicht. You know. And that's why God, Christ does not call them problems. This is interesting. Because he believed they have been solved. Weil er glaubt, es wurde schon gelöst. He said, fight the good fight of faith. Er kämpft für den guten Kampf des Glaubens. To believe they have been solved. Zu glauben, dass es schon gelöst wurde. If you are not fighting, you know, if you... Praise the Lord. Hallelujah. The fight that is remaining for God's children. Der Kampf, der noch bleibt, it's not the fight to have money. Ist nicht der Kampf, Geld zu haben. It's not the fight to have house. Oder ein Haus zu haben. It's not the fight to, you know, to have things. Oder Dinge zu haben. It's for the fight to believe Christ. Sondern der Kampf an Christus zu haben. And the Holy Spirit is the helper. Der Heilige Geist ist der Helfer. To help you to be able to believe. In der Lage zu sein zu glauben. Because your five senses will tell you it's not working. Weil die Sinne werden dir sagen, es funktioniert nicht. You won't understand. Amen. Amen. What you see, what you feel, das what you taste, what you smell. You know, what you hear. We tell you, it's not working. Es funktioniert nicht. Look at yesterday, it was even better. So but today it's getting worse. Es How do we, what about tomorrow? Was How, tomorrow may even get... Noch you know, Jesus says something that Jesus I love so much. Gesagt, was ich liebe. You know, he says something that I love so much. Look at it in Matthew 11. I love this very place so much. Matthew 11. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know all this truth. They are the truth you want us to know. Divide the Amen. Die kennen sollen. You like, you know, this life, this world is the life in this world is full of worry. Das Leben auf dieser Welt ist voll von Sorgen. Really want us to have his own peace. Er möchte, dass wir seinen eigenen Frieden haben. Everywhere is full of problem. What man call problem? Alles ist voll von Problemen. And we are not to live there. Du sollst da nicht leben. Live in his word. Lebe in seinem that Wort. That is free from problems. Ist frei von Problemen. How do you live there? By reminding yourself of him. Amen. Amen. That's how to live in this world. So lebst du in seiner Welt. Remind yourself of him. Erinnere dich an ihn. Amen. That he came to, you know, to deliver you from this present evil world. Dass er gekommen ist, um dich von dieser gegenwärtigen bösen Welt zu erlösen. Look at this. Matthew 11. Verse 12. He said, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and violence take it by force. You know, here is telling us that the more the problem gets harder, umso größer the more you wird, believe Christ, umso mehr musst du an Christus the glauben. More you believe him and allow the flesh to die. Umso mehr musst du glauben, you see, dass das Fleisch tot ist. If it is getting worse, does not mean the end. Dass es schlimmer wird, ist nicht das, bedeutet nicht das Ende. Things are getting worse, does not mean the end. Dass das Ende ist. You are the one to say the end. Du musst sagen, dass es vorbei ist. Oh, Daddy. That things are not working and it's getting worse. Dinge funktionieren und schlimmer wird. That is not the meaning of the end. Heißt, dass es vorbei ist. For you, it is the meaning of continue to believe. Das heißt, let it be continued. Let it be continued to believe. Weiterhin glauben. To believe in him and never an give up. Glauben, niemals aufgeben. That the more you said the kingdom of heaven suffer violence. You know, Father, you believe harder. The more it gets harder, the more you believe Christ harder. Du. The more you, you know, once you believe Christ harder, wenn du härter the an flesh glaubst, gets smaller. Wird das Fleisch kleiner und kleiner. And smaller. Amen. The flesh gets smaller because the flesh is full of five senses. Weil das Fleisch ist voll von fünf Sinnen. It's full of worries. Voll von Sorgen. Believe Christ harder. Glaube an Christus härter. Amen. Oh, Daddy, thank you. John 19. Let's go to John 19. Johannes 19. Look at what Jesus said here. Praise the Lord. Mm-hmm. John 19. Daddy, thank you. You know, all these sicknesses and diseases, they are not what kill children. Sind nicht das, was Kinder Gottes tötet. Heart attack can never kill any child of God. Ein Herzinfarkt kann kein Kind Gottes töten. Poverty can never kill any Armut child kann of kein God. Kind Gottes töten. No sicknesses and depression can never Depression kill any kann child kein of God. Kind Gottes töten. What can kill a child of God is not believing Christ. Das, was Kinder That's Gottes all. Tötet, ist Unglauben. Nicht an Christus glauben, das tötet Not uns. Believe in him. Nicht an ihn glauben. And it's so dangerous for God's children. Das ist gefährlich für Kinder Gottes. Amen. Amen. That is the only one. The good fight of faith Der gute wants Kampf to des fight. Glaubens, den wir kämpfen sollen. The fight of believing him. Der Kampf an ihn zu glauben. You know, if you say you are pregnant, wenn du sagst, dass du schwanger and you announce it to people you are pregnant, wenn du das Leuten erzählst. Amen. And every month you still see your period. Oh, nothing to show for it. Nichts, and the more they laugh at you, the more you believe you are pregnant. Glaubst, dass du schwanger bist. Then the kingdom of heaven suffers Das Königreich Gottes wird Gewalt angetan und die Gewalt reißt es an sich. You know, Abraham aged. Das Alter von Abraham konnte den Sieg nicht aufhalten. You know that. The time, you know, a lot of time was taken before Isaac was born. War da, bevor Isaac geboren wurde. Could not stop Isaac. Das konnte Isaac nicht davon aufhalten, geboren zu werden. Somebody getting it. No one can stop it. Niemand kann das aufhalten. No devil can stop it. Kein Teufel kann You know, the length of time cannot stop it. Die Länge working for you are not against you. Die Zeit arbeitet nicht gegen dich, sondern für dich. Who know that? Amen. Amen. You know that time? No. The time is going. The time, not time is going. Let the time go. If it's going. Soll laufen. But Jesus, amen. Aber Jesus bleibt dran. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, thank you. John 19. Johannes 19. Let me see the verse. Verse 30. Johannes 19, Vers 30. When Jesus therefore had received the wine vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. You know, He said it is finished. Er hat gesagt, es ist vorbei. It was then, it was finished. Dann war es auch vorbei. Amen. Amen. He said the job was finished. Die Aufgabe ist vollbracht. You know, the debt is finished. Die Schuld ist the verbracht. Debt is finished. Der Tod ist verbracht. No, the sicknesses and diseases, they are finished. Und verbracht. You know, he came to solve them. Er kam, das alles. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And that is why you don't try to solve them. Deswegen versuchst du nicht, sie zu you lösen. Now believe it has been solved. Dass es gelöst worden ist. Is somebody getting it? He said it is finished. Ist verbracht. And Hebrew 19. Yeah, sorry, Hebrew 9. Hebrew 9. Hebräer 9. It talks about once and for all. Amen. Amen. Hebrew 9. Go to Hebrew 9. Amen. Hebrew 9. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 9. Verse 12 to 15. Hebrew 9. It's a made by the blood of the goat and calf, but by his own blood. He entered. 12 to 15. By his own blood, he entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For us. Für uns. For you für and dich me. Und für mich. He paid the price fully, more than enough. Mehr als genug hat er bezahlt. Amen. Amen. Two people cannot pay the price. Zwei Leute können den Preis nicht bezahlen. But the problem is our belief. Das Problem ist unser Glaube. Fight the good fight. Kämpfe den guten Kampf. Allow the Holy Spirit to help you to fight the good das fight. Das Heilige Geist dir hilft, den guten Kampf. The more it got harder, the more you have, you know, have relationship with the Holy Spirit. Beziehung mit dem Heiligen Geist. Amen. Amen. Remind yourself of Christ. Erinnere dich mehr an Christus. If he can die for you, wenn er für dich sterben kann, when you were enemy, als er noch Feinde war. Viel mehr als Sohn Gottes. Amen. Daddy, thank you. Don't give God time. Gib Gott keine Zeit. You cannot do it this so time. Wenn es bis dahin nicht funktioniert, dann if bin ich raus. Still feeling pain, so time. Wenn ich immer noch Schmerzen habe, bin if ich the raus. Problem is still there, so time. Wenn das Problem noch da ist, you dann bin ich raus. Dann, wenn du das machst, dann wandelst du per Gesicht und nicht per Glauben. For if the blood of bulls, verse 13, and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh, how much more? How much more, Christ's blood, shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offer himself without a spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. You know how conscience is purged. Ihr wisst, wie unser Gewissen gereinigt ist. You have to know that how to use the blood of Jesus to purge Jesus your conscience. Unser Gewissen gereinigt. Remind yourself erinnern uns an die Gnade of what Jesus did for an das, was Jesus für uns getan that hat. Is how you purge so reinigst du dein Gewissen mit seinem Blut. Amen. Amen. You will come back to him. Instead of you running away from him, you will run to him. Kannst du zu ihm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I'm coming. This is the place I want to go to. Put something here in Hebrew 9. Go to Hebrew 4. Hebrew 4. Verse 16. Hebrew 4, 16. Because of what I just said. Amen. Amen. The purging of conscience. He said, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Even in the midst of mistake, come boldly. Selbst wenn wir Fehler begehen, sollen wir dennoch mutig zum Thron der Gnade kommen. Come boldly unto the throne of grace. mutig zum Thron der Gnade kommen. Don't run from the throne of grace. Nicht von dem Thron der Gnade weglaufen. Amen. If Satan knows that mistake makes you to run to the throne of grace, he will stop it. Wenn der Teufel erkennt, dass die Fehler dich sogar noch mehr zum Thron der Gnade bringen, dann wird er damit aufhören. If you see that when the more you press harder, the more you believe. Wenn du härter und so mehr glaubst, dann wird er aufhören zu drücken. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. There is going to be time of need. Es wird eine Zeit des Mangels geben. Amen. The time of need. When Satan will want to condemn you. Der Teufel dich verurteilen. Run, still go to, you still go to the throne of grace. Du gehst dennoch zur Gnade. Amen. You were not perfect when he came to save you. Du warst nicht vollkommen, als er gekommen ist, um dich zu retten. Er ist derjenige, der dich qualifiziert. He made you perfect. Er hat dich vollkommen gemacht. You are not perfect. Du bist nicht vollkommen ohne Jesus. And you know, to be perfect is not by what you vollkommen do. Sein ist nicht in dem, durch das, was du tust, sondern das, was er getan hat, das macht dich vollkommen. Is somebody getting it? Amen. Amen. Don't believe you are perfect. Glaub einfach, dass du vollkommen bist. Sein Geist vollkommen ist, denn das bist du. Amen. Amen. Your spirit is perfect. That's Dein Geist vollkommen. So see the outside. Nicht das Äußere zu sehen, was du tust, sondern schau auf den Geist. That is perfect. The part of you that der Teil von dir, der errettet ist, der wiedergeboren ist. That is who you are. Das bist du. Amen. Amen. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. You know, the midst of mystery, you see, say, Father, thank you. Vater, ich I hate dir. These things. I don't want to go there any longer. Ich hasse diese Dinge, I know you have saved me. Thank ich weiß, you, du, dass du mich davon errettet thank hast. You, Daddy. I start praising him. Und fang an, ihn anzubeten Amen. Und zu preisen. Amen. Satan run away. We run away. He will be confused. Seeing that one, the more he tied the bed, the more you are praising him. Umso enger er den Gott schnallt, umso mehr preist du Christus. That we may obtain mercy. I find grace and mercy. Amen. You see, I find grace to help in time of need. Zur richtigen because there's going to be a time of need. Es wird eine Zeit der Hilfe geben. Daddy, and not a time of condemnation. Und eine Zeit der Verurteilung. Let it be the time of grace. That time of condemnation. Let it be a time of grace. To change it, make it be the time of dass grace. Du es die Zeiten, in der du dich verurteilst, eigentlich die Zeit der Barmherzigkeit und seiner Gnade ist. Deine Barmherzigkeit bleibt ewiglich. Praise the Lord. Halleluja. Go back to Hebrews 9. Hebrews 9. Oh, Daddy, thank you. Verse 15. And for this cause, he is the mediator of the New Testament. It's no longer Moses. Nicht mehr Mose. The Old Testament, the mediator was Moses. Im Alten Testament war der Mittler Mose. Christ is the mediator of the New Testament. Ist der Mittler des Neuen Testaments. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. That by means of death, for the redemption of the transgression, that we are under the first testament, which they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Eternal inheritance. Ewige, eternal Erbe. Inheritance. Ewiges Erbe. You know what that is. You should know it by now. Amen. Mm-hmm. A relationship with Christ. Eine Beziehung mit Christus. Daddy, thank you. You know, if you have a relationship with a president, es ist gar kein Problem. Or a king or a queen in this natural world. In der natürlichen Welt ist das so. You can just run, you can just knock at the door and just on the door and just say I want to come in. Und einfach reingehen. And you can just speak to him and just say this is what you want. If I know it's done, a relationship. You have a relationship with the true God. Du hast eine Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott, mit einem großen Gott. That is so wonderful. That is so big, that is so great. You know? Let his sacrifice be enough. Lass du, dass sein Opfer genug ist. Amen. Amen. All those problems does not belong to you. Also Probleme gehören dir nicht. Allow the Holy Spirit to help you. Lass uns der Heilige Geist helfen, den guten Kampf des Glaubens zu führen. Allow the Holy Spirit to help you to choose your friends. Der Heilige Geist hilft, deine Freunde auszusuchen. Allow the Holy Spirit to help you to choose who you speak to. Dir hilft zu entscheiden, mit wem du sprechen sollst. Allow the Holy Spirit, because Satan also have friends for you. Der Teufel hat auch Freunde für dich. You also have, you know, who you want to have. Yeah, we have people you he will want you to have relationship with. And that's why when people, when in fact, he said, tell me your friend, I will tell you who you are. Sag mal deine Freunde und weiß auch, wer du bist. You know, people move with. Die Menschen, mit denen man Zeit verbringt. You know, I always say it at the beginning. Stop all this relationship that is not based on Christ. Ich habe euch immer gesagt, hört auf mit diesen Beziehungen, die nicht auf Christus basieren. I don't tell people what to do. Ich sage nicht, Leute, was sie zu tun haben. Du hast das Recht, dich für die Hölle zu entscheiden. Amen. Amen. You know, it is like what will I use to describe this? Let me say, I'm going to use bank. If a bank is going to lend you money, eine Bank dir Geld ausleiht, you are going to pay interest. Musst du Zinsen zahlen. And they are not giving it to you because you are a good person. Sie geben dir das Geld nicht, weil du ein guter they Mensch bist. They are giving it to you because they can. They are going to get something from sie you. Sie geben dir das Geld, weil sie wissen, dass sie davon etwas Profit, dass sie Profit schlagen werden daraus. Sie werden daran was verdienen, wenn sie dir das Geld geben. You know, Satan can go through friends to help you in one way or the other. Der Teufel kann durch Freunde gehen, um dir irgendwie zu helfen. But he have his own motive. Aber er hat sein eigenes Motiv. He have his own plan. Er hat seine eigenen Pläne. I don't know if you are getting it. It's like Caritas. Das ist wie Caritas. The Catholic, for example. Die katholische Kirche zum Beispiel. You know, then we have proof to have a house. Wir helfen dir, ein Haus zu haben. But you know, Satan. Aber der Teufel. You know, then we help you to have the natural things. Dahinter, er hilft dir, sie helfen dir, diese natürlichen Sachen zu bekommen. And some people, because of that, und einige Leute werden deswegen Katholiken. They are now Catholic. Amen. Satan never gave anything free. Der Teufel gibt nichts umsonst, Herr. He never give anything free. Er gibt nichts umsonst her. Oh, Daddy. He have his own plan. Hat seine eigenen Pläne. You know, if I use this sometime ago, if you want to kill a fish or catch a fish in the sea, you know, you will not give that fish. You first of all give that fish what it loves to eat. And then it's going to land in your belly or in your portmoney, maybe if you are going to sell it. It's like a rat too. Es ist wie ein wenn du fischen gehst, da benutzt du immer einen Köder, um diesen Fisch anzulocken. Du gibst diesen Köder diesem Fisch nicht, weil du die Fische füttern willst, sondern eigentlich willst du ihn essen. Deswegen hast du diesen Köder mitgebracht zum Fischen. That is, you know, religion is expert today. Und Religion ist ein Experte darin. They use what people want to get them. That's Satan use what people want to get them through religion. Der Teufel benutzt Sachen, um sie zu bekommen durch Religion. He is the author. Er ist der Autor. And he is at the back. Und er steht dahinter. And he, you know, they paint outside with Jesus. Das Äußere malen sie mit Jesus. But the inside is Satan. Ist teuflisch. It's also like a rat. Auch wie eine Ratte. You know, if you give Kese or crayfish to rat. Wenn eine Ratte in Japan or South Korea. No, in Käse zu essen gibst, Here zu fangen? Is Kese. In Nigeria is crayfish, okay? Then I don't know in other parts. They might have different food that they eat. Amen? You know, if you give it to them, you don't love them. You want to Käse gibst, them. Machst du das nicht, weil du sie füttern willst und du sie gern hast, sondern weil du sie fangen willst. So also, you know, und töten willst. He goes through friends and the friends, they can help you to pack. Freunde, sie können dir helfen. They can help you to do things. Sie können dir helfen, Dinge zu they machen. They can help you to even learn in this school. Sie können dir auch helfen zu lernen. Teach you things that die you don't dir beibringen, know. Die du nicht kennst. They can help you. Sie können dir helfen. Satan has his own plan. Und Satan hat seine eigenen Pläne. He can even lend you money. Kann er auch Geld ausleihen? You know, they say don't even pay interest. Und sagen, du brauchst es nicht zurückzahlen. They can even dash you or just give you as a gift. Sie können dir sogar schenken. But they have their own plan. Also ihre eigenen Pläne. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Galatians 3. Galater 3. You know, their ways may look right. Ihre Wege sehen vielleicht richtig aus. That's the proverb. He said, there is a way that seems right unto a man. Wie gesagt, es gibt einen Weg, der richtig erscheint, aber das Ende davon ist Zerstörung und Tod. It might look right. Es sieht vielleicht richtig you aus. You know, they are helping me. They are there for me. Sie sind da für mich. They are helping me to solve problems. Sie helfen mir, Probleme zu What lösen. Christ said has been solved. Aber Jesus sagt, es ist schon gelöst. He said, those problems have been solved. Die Probleme wurden gelöst. Now you don't believe they have been solved. Aber du glaubst, dass sie And you go to them to solve it. Und du gehst zu ihnen, damit sie gelöst Amen. Werden. And Satan uses it to get you. Und der Teufel benutzt es, um dich zu bekommen. Galatians 3. Galater 3. Praise the Lord. Ich hatte eine Frage. ich hatte eine Frage. Yes, ja, ja, bei so welchem, was du gerade gesagt hast, ist es dann besser, also soll man dann diese Hilfe annehmen, aber halt einfach nur nicht Beziehung mit den Leuten haben? Oder soll man das gar nicht, oder soll man das gar nicht annehmen? Weil wenn wir das gar nicht annehmen, dann... Again, who is winning? Das ist halt auch die Frage. Ja. Again, who is winning? Mm. Amen? Amen? Who is winning? Are they the one winning or you are the one winning? Mm. Amen? Amen? Are they joining you or you are joining them? That's the problem. Ja, das Problem ist, ob du sie halt beeinflusst oder sie dich halt beeinflussen. Amen. Amen. Before you know it, you cannot even speak Christ where they are any longer. Denn bevor du es weißt, Because kannst du nicht mehr Christus predigen, weil you know sie haben dir den Mund schon sozusagen zugestopft mit ihren Geschenken, mit ihren Gaben, dass du dann deswegen nicht mehr Christus predigen kannst, weil du sie nicht verletzen willst oder verlieren willst. If they are giving you things, the more they give them, the more you preach Christ to them. Wenn sie Dinge geben, and tell them, whatever they are giving you, cannot save them. Umso mehr it's only Christ that is the Savior. Sie dich segnen, umso mehr sie dir geben, umso mehr predigst du, Amen. Um ihnen zu sagen, dass das, was sie dir geben, sie nicht erretten wird. Because they might even think that what they are giving you is their Savior. Weil sie denken vielleicht, das, was sie dir geben, ist der Retter. You is their Savior. No. Helfen macht sie heilig oder macht There's sie gerecht. Nothing that can make, that can save them Aber nichts kann sie retten, nur Jesus Christus. Amen. Amen. You know, where Christ is not welcome, we are not even to be there. Und da, wo Christus nicht willkommen ist, da sollten wir eigentlich nicht sein. That's our life. Das ist unser our Leben. Life. Amen. Amen. I'm not telling you to run away from everybody. Ich sage nicht, dass du vor jedem weglaufen sollst. Preach Christ to everyone. Predige Christus zu jedem. Let them know Christ. Das, was die Christus Let them know that inviting you is dass inviting wissen, Christ. Dich einzuladen, dich zu bekämpfen, Christus einzuladen bedeutet. Thank you, Father. Let them know that inviting you is inviting Christ. Bedeutet Christus einzuladen. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 3:13. He said, Christ has redeemed us from the curse of the law. Being made a curse for us, for it is written, curses everyone that is hanged on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Praise the Lord. Hallelujah. If I preach on just here alone today, we will not live here. Amen. Mm-hmm. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christus hat uns errettet von der Sünde, von dem Fluch der Sünde. We have Fluch been des redeemed. Gesetzes. Wir wurden errettet. From all the curses. Von all den Flüchen. You know the curses. Wir kennen die Flüche. The curses, the curses. Flüche. We have been saved. I said we are not saved. Denn wenn du nicht errettet wurdest, dann wird errettet. The problem with God's children, they don't know. They don't know what they are saved from. Das Problem ist, dass sie nicht wissen, wovon sie gerettet worden sind. They don't know how to live the life of Christ. Sie wissen nicht, wie man das Leben von Christus führt. That the life of Christ, the only. What we are to do is just fight the good fight of faith. Das, was wir tun sollten, ist den guten Kampf des Glaubens führen. Das ist das Einzige, was wir tun sollen. Amen. Not the fight of I don't want to be sick. Und nicht der Kampf von ich will nicht and krank not the werden. Fight of I don't want to be poor. Ich will nicht arm sein. Amen. Amen. You know, he said we have been redeemed from the curse of the law. Who have made us. They made the curse for us. For it is written, curse is everyone that is that hangeth on a tree. Because, you know, the curse, Genesis. You know, in Genesis there was a curse. In 1. Mose gab es einen Fluch. You know, God caused the ground. Gott hat den Boden verflucht. Amen. Because of Adam. Wegen Adam. Because of the disobedience. Wegen des Ungehorsams. Amen. He caused the ground. And the Bible now saying that the ground, everything, money is coming from the ground. Everything comes from the ground. Und alles kommt jetzt aus dem Boden. Selbst Geld kommt aus dem Boden. You know, without food, you cannot even live here on earth. Denn ohne Essen kannst du hier you auf can't live for Erde how many nicht leben. Days? How many days? Some of all, it's just 3 days, they are gone. Nach ein paar Tagen bleibst du ohne Essen. So maybe they will be able to survive for a week or 2 weeks. I want to try it. I see. Praise the Lord. You know, our food comes from the ground. You see it. You see, everything comes from the ground. Alles without food, no one can live here on earth. Ohne Essen kann niemand hier auf Erden leben. The body needs food. Amen. Der Körper braucht Essen. And that ground was cursed. And the Bible said we are redeemed from it. I want to even go there. Let's go there. Genesis. Let me see the Genesis. Genesis 3 or so. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, Genesis 3. Verse 17. Are we there, please? Genesis 3, 17. 1. Mose 3, 17. Those that listen to the voice of their wife, the voice of their husband. Die Menschen, die ihre die Stimme ihres Ehemanns hören und nicht Amen. Die Stimme Gottes. The voice of I love you, I love you. Von ich liebe dich. I love you, I love you. Ich liebe dich, ich liebe dich. You know, the voice of a wife. Die Stimme der Ehefrau. He said, because, look at it. And unto Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife. Beware of the voice you listen to. Achte auf die Stimme, der du gehörst. Some of us, the voice of our mother. Einige die Stimme unserer Eltern, unserer Familien. Es ist immer die Stimme des Fleisches, der wir gehorchen. Aber das ist, dass wir der Stimme Gottes gehorchen. Let it be the voice of Christ. Dass wir der Stimme von Christus gehorchen. Because you listen to the voice of your wife and has eaten of the tree. I wish he did not even have this wife. Maybe hätte er diese Frau nicht gehabt, vielleicht wären die Sachen besser gelaufen. Oh. Of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cause is the ground for your sake. You see it, the curse. One of den the Fluch? He said, cause is the ground for your sake. Verflucht ist der Boden wegen dir. In sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. Can you see where poverty is coming from? Von wo Armut kommt? Where lack is coming from? Wovon Mangel kommt? But everywhere today, to have it, you have to submit to Satan or submit completely to Christ. Du musst entweder dem Teufel komplett hingeben oder Christus. You have to sell your soul to Satan. Deine Seele, so people sell their soul to get it, to get the wealth. Leute verkaufen ihre Seele, um den Reichen zu bekommen. Then he said tongues also. Testus shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the heads of the field. In the sweat, look at it, verse 19, of your face shall thou eat bread. Can you see where poverty is coming? Given wo die Armut herkommt? Is somebody understanding it? If you understand it, say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. In the sweat of your face shall thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt thou return. Praise the Lord. Yeah. Can you see where poverty is coming from? Kannst du sehen, woher die Armut kommt? From the curse. Vom Fluch. The ground was cursed. Der Boden wurde verflucht. Das Geld ist verflucht heute. Aber wenn du es Christus übergibst, ist es nicht mehr. Du zulässt, dass Christus dir mal eins nehmen will. Geld zu horten, wird dich nicht reich machen. Sondern an Christus zu glauben, das ist der Reichtum. Amen. Leute wollen sparen und sparen und sparen, aber sie genießen das nicht. Krankheiten kommen und sind sie weg. Because it is a curse. Weil es ein Fluch ist. It's only Jesus that redeemed us from that curse. Nur Jesus hat uns errettet aus diesem Fluch. You get it? Poverty is not coming from God. Armut kommt nicht von Gott. It came because of the curse. Es kommt wegen dem Fluch. Amen. Mm-hmm. And that curse, Galatians 3, verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Aber in Galater steht, dass Christus uns errettet hat aus dem, von dem Fluch des Gerichts. And we go to Deuteronomy 28. See, the curse is not only money, many things that are cursed. Amen. This problem. It comes through curse. Alles Probleme kommen durch den Fluch. But we are being redeemed. And we want to redeem. And now we are going to be redeemed. Except if you are not saved. Amen. Amen. But God's children think that they are going to be redeemed. And that is why those things have opportunity to come into your life. Because you never know who you are. You never know what you have. Aber die Sachen haben, kommen dennoch in unser Leben rein, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Christ has redeemed us from the curse of the law. We made the curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. That the blessing, you see, it is when you believe that that curse is over with that curse. Mercy. Aber wenn du glaubst, dass es vorbei ist mit diesem Fluch. You see, it is when you believe it is over with that curse. Wenn du glaubst, dass es vorbei ist. You believe Jesus that he died. Dass du Jesus glaubst, dass er gestorben ist. You see, to redeem you from those curses. Von diesen Flüchen. Amen. Amen. That the blessing of Abraham might come on the Gentile. We come through you. It is the blessing of Abraham. The blessing he blessed Abraham comes now belong to you. Dieser Segen, den er Abraham versprochen hat, ist dann auch deiner. And not by what, but by faith. Nicht durch Werk, sondern durch Glauben. By believing Christ. Indem du an Christus glaubst. Amen. Mm-hmm. Not by I did not lie, I did not steal. Nicht, weil du nicht, nicht so erstehst, sondern weil du glaubst, dass Christus für dich gestorben ist und den Preis bezahlt hat. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. Let's go to Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Amen. 5. Mose 28. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Deuteronomy 28. 5. Mose 28. Poverty is not a blessing, but a curse. Armut ist kein Segen, sondern ein Fluch. Amen. Amen. And God is not using it to teach us any sense, any lesson. Und Gott nutzt das nicht, um uns eine Lehre daraus zu ziehen. You will never use cancer to teach your children. Du wirst auch nicht Krebs benutzen, um Leuten etwas zu beweisen. You will not use any curse to teach your children. Du wirst keinen Fluch benutzen, um uns Kindern etwas zu beweisen. We have been trained by His word. Sondern sein Wort lehrt uns. Johannes 15. He trained us with His word, and not with problems. Er trainiert uns mit seinem Wort und nicht mit Problemen. You know, they say it's testing you. Trying you. Leute sagen, Gott versucht dich zu prüfen, aber es stimmt nicht. He's trying you, he's testing you. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. Deuteronomy 28. 5. Mose 28. And it shall come to pass from one, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord, of God, to observe. Here he's not talking about what man call problem. Hier geht es nicht um das, was Menschen Probleme nennen. You know what man call problem? I don't have a job. That's why I'm not rich. Ich habe keine Arbeit, deswegen bin ich auch nicht wohlhabend. My mother, my father, they don't have money. That is why I don't have kein Geld, deswegen habe ich auch kein Geld. Do you see it? What they call problem? Das, was sie Problem nennen. I'm not educated. That is why gebildet. I don't have it. I don't have a good job. Deswegen habe ich auch keinen guten Job. That is not what the Bible is saying. Aber das ist nicht das, was die Bibel hier sagt. Christ's world has its own system. Die Welt von Christus hat sein eigenes System. He has his own system. Sein eigenes System. That is so different. Was anders ist. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord, your God, to hear, to listen to his voice. You know, the message that you hear today is the Lord speaking to you. Ist der Herr, der zu dir it spricht. Is his voice to you. Ist seine Stimme an dich. That's how he speaks. So spricht er. He speaks to us through his message. Er spricht zu uns durch seine Botschaft. Once you are studying the word of God, you are studying, Wenn du you Gottes are reading, Wort you are, lernst, the Holy Spirit now help you to know the truth. Geist, and that truth is speaking to you. It is his voice to you. Und diese Wahrheit, die du erkennst, ist seine Stimme an dich. It is not looking for a voice, audible voice from outside. Wir suchen nicht nach einer hörbaren Stimme, weil der Teufel kann auch durch eine hörbare Stimme sprechen. What Satan doesn't have, doesn't have the truth. Aber der Teufel hat die Wahrheit nicht. That he will reveal to you. Die nur der Heilige Geist It's only the Holy Spirit that have the truth. Nur der Heilige Geist hat die Wahrheit. Is somebody understanding? Praise the Lord. Hallelujah. And it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord your God, to observe and to do all these commandments, to observe and to do, to believe today it is his truth, and not 10 commandments. Heute ist es seine Wahrheit und nicht die 10 Gebote. It is not, I don't steal, I don't, that shall not lie, that shall not steal, that shall not fornicate. You know this, that shall not. It is, thou shalt believe Christ. Denn du sollst an Christus glauben. Believe him, submit to him, see him. Stop seeing the flesh, stop seeing you. Stop seeing that job, see Christ. Hör auf, diese Arbeit zu sehen und sehe auf Christus. Stop seeing what people are doing to you. Hör auf, see das what was Leute dir antun, sondern schau auf Christus. You know, see what people are doing to you, how they hate you, we take away your joy. Weil wenn du immer darauf fokussiert bist, was Leute dir antun, wird es deine Freude nehmen. You know, these people that, you know, they're after racism. Leute, die das Thema Rassismus immer vor Augen haben. They're after, you know, they want to fight racism. Sie wollen Rassismus bekämpfen. You better allow it to be Christ. Aber das was Christus Amen. Ist. Amen. You know, fighting racism will make you to hate people. Weil wenn du versuchst gegen Rassismus zu kämpfen, wirst Amen. Du anfangen Menschen zu hassen. Because if you are anything of the flesh, alles vom Fleisch, gives and empower the people. Ist, you know, no flesh can save you. Kein Fleisch kann dich retten. And anything, you know, if you are fighting racism, wenn du Rassismus bekämpfst, you are doing things through the flesh. Dann tust du Dinge im Fleisch. The fight we have to fight is fight to come to Christ. Die fight wir for kämpfen people darum, to fight to come to Christ. That is dass Menschen zu Christus kommen. Wir kämpfen, wir haben den Dienst der Versöhnung bekommen. Wir kämpfen darum, dass Menschen mit Gott wieder versöhnt werden durch Jesus Christus. You see, how to fight for people is tell them the truth that Christ is the Savior. They should come to Jesus and have a relationship. Dass sie zu Jesus kommen sollen und eine Beziehung mit ihm haben. It's not the fight of taking bomb and explode. Und nicht rioting and killing one people. That's not the fight in Christ's world. Paul said, fight the good fight of faith. Amen. Amen. Keep on praying for them and telling them the truth. It is the truth that you bete für sie und sag ihnen die Wahrheit. It is the truth you help them to know that the Holy Spirit can use to bring them into that he can use to bring them to Christ. If you und give them Wahrheit the lies of this world, nur mit der Wahrheit kann er sie erlösen. Und mit Lügen wird er es nicht schaffen können, weil er ist nicht der Geist der Lüge. Amen. Amen. Praise the Lord. You don't preach to them. The Holy Spirit is to convince them. Du predigst ihn, aber der Heilige Geist überzeugt sie mit der Wahrheit, die du ihnen gibst. The truth you release is a seed. Diese Wahrheit, die du aussprichst, Samen, die du in sie hineinpflanzt. They might not even receive it at that time. They might reject it completely, but the Holy Spirit knows what you have spoken. He will take what you have spoken to them, what you said to them, and use it to bring them. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, verse 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord, your God, to observe and to do all his commandments, let your goal be to obey, to love, you know, to desire Christ. Lass zu, dass dein Ziel ist, Christus dir to desire zu suchen, Christ. Ihn zu, dir zu wünschen. And not desiring money, und nicht and not Geld, desiring job. Und nicht deine Arbeit. And not desiring man, oder ein desire, you know, desire, let it be desire, desire you, daddy. You are my desire. Amen. Amen. And to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord your God will set thee on high above all nations of the earth. You see there? What he said? Let me help us to read verse 2. Because I know that I can see your eye. Your face is telling me you want to read. Amen? Und all diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Herr, wenn du der Herr Stimme des Herrn, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehörst. Praise the Lord. Hallelujah. And all these blessings shall come on thee and overtake thee. People pursue blessing today. Leute sind hinter dem Segen her. They pursue money. Hinter Geld. Let it be pursuing Christ. Lass es so hinter Christus. And those things will pursue you. Diese Dinge werden hinter dir her sein. That is his word. That is how his word functions. So funktioniert sein. If you are in Germany and you come with, you know, African rules and regulations, it can never work. Here they have their rules and regulations. Everything works by their rules and regulations. Alles funktioniert hier in diesem Land nach den Regeln von diesem Land. So also in Christ's world, he has his own rules and regulations. And everything works there according to his own rules and regulations. Genauso ist auch mit dem Königreich Gottes. According to his alles truth. Funktioniert you nach cannot, seinem Prinzipien, you can do nothing, nach seiner you cannot Wahrheit. Change it. Du kannst es nicht ändern. You cannot come here and change it, German's rules and regulations. You cannot change it. You can only know it and just follow it. That's how in Christ's world, the truth is there to guide us. And you know it and just obey it, follow it, believe it, live it, choose it, love it. That's all. Amen. Amen. Amen. And all these blessings shall come on thee and overtake thee. And if thou shalt hearken unto the voice of the Lord your God. Amen. Amen. He said, wealth will pursue you and not you. Dann wird der Reichtum dir hinterher sein und nicht du hinter dem Reichtum. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Amen. Today, God's children, it's all about money. Aber heute geht es Kindern Gottes nur um Geld. We always meditate on it both day and night. Amen. Amen. Mm-hmm. I wish it's strong. It's like taking Nigeria's rule or Africa, Congo or Togo's rule, bringing it, you bring it here and be obeying it. It will never work. Du kannst nicht nach den, du kannst nicht nach den Regeln von einem anderen Land hier leben. What is that? Because they don't know it. That is not their ways. Weil sie die Regeln nicht kennen, das sind nicht ihre Wege. Susie, help us to read verse 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Blessed shall thou be in the city and blessed shall thou be in the field. Blessed shall be the fruit of your body and the fruit of your ground and the fruit of the cattle, the increase of the king and the flocks of thy sheep. It's talking about whatever you lay your hands on is blessed. Das heißt, alles, was du berührst, ist gesegnet. Anything I touch is blessed. Alles, amen. Was du berührst, gesegnet. Blessed shall be the basket and your storehouse. Your store. Amen. Amen. Blessed shall thou be when thou comest in. And blessed shall thou be when thou goest out. Can you see blessing pursue you everywhere? Der Segen, der dir überall hinterher geht. Du betest nicht um Segen. Amen. Amen. You just believe him, that's your blessing. Du glaubst ihm, das ist dein Segen. You know, verse 1 is what he tells, what he wants you to see. You believe him. Du glaubst an ihn. That's your blessing. Das ist dein Segen. All the blessing we just, you see, never doubt him. Du zweifelst nicht an ihm. Egal, wie die Situation aussieht. Amen. Amen. Because the victory is not the problem is solved. Der Sieg ist nicht, dass das Problem gelöst ist. Victory is that you are able to think. Sondern dass du in der Lage bist, immer noch an ihn zu glauben. Verse 7. Susie, can you help us to read verse 7? Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen, die hingehen, auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen von dir verfliehen. The Lord shall cause thy enemy. Do you see why? You know, Jesus said, he said, bless them. Hier sagt, segne. He said, bless your enemy. Segne deine Feinde. He did not say, you cause them. Du sollst ihn nicht verfluchen. The battle belongs to the Lord. Denn dieser Kampf gehört dem Herrn. He is the one that fight for you. Er ist derjenige, der für dich kämpft. All you need to do is just believe him. Du musst nur an ihn glauben. You know, Christ's word is so simple. His word is sein so simple. Wort ist so his kingdom is so sein simple. Sein Königreich ist so einfach. That is why people cannot believe it. Deswegen können Leute es nicht glauben. They pray the prayer, then you are saved. Einfach beten, dann ist man errettet. Like einfach so. They are used to difficulties. Sind gewöhnt an Sachen, die schwierig sind, die anstrengend sind. Until it's difficult, you are sweating. Wenn man schwitzt, dann erkennt man, dass man wirklich was macht. The Lord shall cause your enemy that rise against thee. Whoever, you know, can you see it? You are not everyone. You know, people are afraid of witches and wizards. Leute haben Angst vor Satanisten und Magiern, Hexen. Afraid of enemies. Angst vor Feinden. You should even be praying for them. Also love für sie them beten, and pray for them. Für sie lieben und tell sie beten. The truth that they are to come und sagen, to dass sie zu that Christus true. Kommen that's sollen. How you love them. So liebst du sie, Amen. Cause the enemies that rise against thee to be smitten before your face. They shall come out against thee one way and flee before thee seven ways. Oh, Daddy. You see why we don't fight. Seht ihr, weshalb wir nicht kämpfen? Amen. You see why we don't curse, we bless. Amen. Amen. The Lord shall command the blessing upon thee in the storehouses and in all that thou settest your hand unto. And, oh, Daddy. Daddy. Can you see that the source is not what Quelle you set your hand on? Ist nicht das, worauf du deine Hände legst. Amen. Amen. It's coming from the power. There is a source in the spirit world where your source is coming from. Es gibt eine Quelle, wo deine Kraft herkommt. Amen. Amen. Because whatever you set your hands on, alles, was du berührst, wird zu etwas. Others can set your hands on it, it remains the same. Andere tun das Gleiche, aber es bleibt but because your gleich. Source is not aber that deine very Quelle ist nicht, it? Praise the Lord. Ist nicht das, das, was du tust, ist nicht dein Werk oder das Unternehmen oder sonstiges, sondern deine Quelle ist Christus. And in order thou set your hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Amen. Amen. The Lord shall establish thee and holy people unto himself, and he hath sworn unto thee. If thou shalt keep the commandment of the Lord thy God and walk in his ways, love what he loves and hate what liebe he hates. Liebe das, was Jesus liebt, und hasse das, was hasst. Stop promoting evil. Hör auf, das Böse zu fördern. Stop laughing for evil. Hör auf, das Böse zu feiern. You know, sometimes when we are watching television, we clap for evil. Wir manchmal im Fernseher gucken, wie wir das Böse feiern. We clap for evil through news. Wir feiern das Böse durch Nachrichten. We see people that they are making it in another way without Christ. Wir sehen, wie Leute erfolgreich sind ohne Christus. They are getting the money. Sie kriegen das and Geld. We admire them. Und wir freuen uns für sie. We never hate it. We don't reject it. We don't call it evil. Wir nennen das nicht bösartig. I don't know how many times I have to preach all this. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And walk in his ways. He wants you to walk in his ways. Er möchte, dass wir in seinem Weg laufen. That is, you hate what he hates. Du hast das, was er hasst, und liebst das, was er liebt. You know what he hates. Und du weißt auch, whatever das, was er liebt. Is not Christ, was nicht Christus ist, da ist er nicht. Amen. Amen. Whoever comes out and promote himself anywhere in television, they come out. They promote their beauty, they promote their strength. Seine Stärke, and God changes their plan. You are not walking in his ways. Amen. Aber wenn du das halt alles befürwortest und unterstützt, dann wandelst du nicht in den Wegen von Christus. Tania, help us to read verse 10. Vers 10. Dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über sie ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. No, the first of all in the verse 9, he said, if you keep this commandment and walk in his ways, that's you hate what he hates. Du das hast, was er hasst und das liebst, was er liebt. You desire him. You see him. Ihn you siehst, connect everything to him. Ihm you learn it, please. It's not just saying it in the church. Nicht nur es in der Gemeinde sagen. Some of us, we can say it in the church, but we never sagen, live it. Aber wir leben es nicht. We never live it. We wir are leben not das nicht. We never live it. Wir wollen das and nicht it's so leben. Wrong. Das ist falsch. Amen. You are deceiving yourself. Wir machen uns selber was vor. James said that you, the book of James said you are deceiving yourself. Wir machen uns selbst was vor. Amen. Amen. Look at the, put something here. Let's go to the book of James. Amen. Amen. And continue, you continue to believe, not just one, not twice, not, you see? Wir glauben weiterhin. We are already in his world. Wir sind schon in seinem Wort, amen. In seiner Welt. In his kingdom, in amen. Königreich. Let us live das how so he wants so us leben, to live. Wie er es möchte. Amen. Amen. It's not about reading Bible for 24 hours. 24 Stunden die Bibel zu amen. Lesen. Amen. Connect everything. Connect everything. To him in 24 hours. Amen. See Christ. He said you have to prove all things. Alles prüfen. That's Thessalonians. Amen. Prove all things. Alles prüfen. Amen. Amen. Connect Christ to everything. Christus mit allem verbinden. Anything, something, just look at it. Is it Christ or what? Amen. Praise the Lord. Halleluja. James 1. Jakobus 1. He wants us to be the doer of the word. Er möchte, dass wir das Wort tun. You know, we speak it in the church. Wir sprechen es in der Gemeinde. We pray, we preach it, wir but predigen. Are we the doer? Aber leben wir das do we auch? Act on it? Handeln wir danach? You know, when we leave here today, we are going to watch television. We are going to watch go to our internet and wenn see wir things. Internet gehen, werden wir Sachen machen. You see, I don't do connect Christ to all. Damit and see Christ instead of seeing the flesh and the flesh moving you. You can only deceive yourself. Du kannst dir selbst was vormachen, aber nicht Gott. Ja. Amen. Amen. Verse 22, from verse 22. Jakobus. It said, but be ye doers 22. Of the word, and not the hearer only, deceiving your own self. People deceive themselves. Leute betrügen sich, machen sich selbst was vor. I cannot watch them without speaking. Aber ich kann mir die Sachen nicht anzuhören, angucken, ohne zu sprechen. Und den Teufel dabei verweigern, verfluchen. Because you know, praising something outside Christ. Always is as if I want to vomit. Ich hate it to the extent that it's as if I want to vomit. Ich habe es schon so sehr gehasst, dass es mich fast zum Kotzen bringt. For if any be a hearer, verse 23, of the word, and not a doer, he is like unto a man, beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whosoever looketh unto a perfect law of liberty, that is Christ. And continue, not just looking, but continue. You continue to look. Continue believing. Praise the Lord. Therein, be continue. And Christus he be not a forgetful hearer. Not a forgetful hearer. He never forget the message. Er vergisst die Botschaft nicht. Praise the Lord. Halleluja. The message is always ringing bell die in his mind. Immer in seinen Gedanken. 24/7. Ständig. He never forget. Vergisst diese Botschaft the goodness nicht. Of the Lord. Die Gutmütigkeit Gottes. Like Mercy said, your daddy said, I always use this house for example. Say he loved, she loved it very well. Sie liebt es, dass ich dieses Haus als Beispiel benutze. Because you know. He love testimony. Er liebt Zeugnisse. He love thanksgiving. Er liebt Danksagung. Amen. Amen. You know, use your salvation as your thanksgiving. Nutze say thank you deine for Errettung it. Als Zeugnis, als Danksagung. Amen. That I'm saved today. Ich heute errettet bin. Is victory. Das ist ein Sieg. Amen. Amen. and continue therein, and be not a forgetful hearer. Some of us, we are forgetful hearers. Before we even leave here, we are forgotten. Wir vergessen. And you know, some days time, we don't even remember again. Nach einiger Zeit wissen wir es gar nicht mehr. You know, when Satan throws any stone at us, wenn der Teufel Steine auf uns we are already complaining. Ah, okay, he gave us water from the rock. Can he give us food in this wilderness? Kann er uns auch Essen geben, dieser Wildnis? Okay, he saved me. Hat mich errettet. Gave me Jesus to die for me. Gave us Jesus. But can he prevent me from being operated? Or from going to the hospital, from this pain? Diese Schmerzen mir wegnehmen. Life is greater than anything. Das Leben ist größer als alles andere. Life is greater than, you know, it's greater than that pain that you are experiencing. Amen. His spirit, you know that you are alive. That you are alive, that is why you can even feel pain. Weil du am Leben bist, kannst du diese Schmerzen noch fühlen. Ein toter Mensch kann diese Schmerzen nicht mehr fühlen. Ah, praise the Lord. Hallelujah. We want to live the life that there is no feeling of pain. Wir wollen ein Leben führen, das schmerzlos ist, schmerzfrei. But whosoever looketh unto the perfect law of liberty and continue therein, he be not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Mm. it's not through your job. Nicht durch deine Arbeit. Amen. Amen. It's not through whatever is outside there that you are doing. Amen. Amen. Not that you are not a forgetful hearer. You are the word of the truth. You just believe it no matter how bitter it is. Und du glaubst sie, egal wie bitter sie ist. You believe it, you love it. Sie und du liebst sie. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Let us just finish it because of this very place, pure religion. Amen. If any man among you seem to be religious, and breathed not his tongue, but deceived his own heart, this man religion is vain. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Religion is about outside. Religion geht um das Äußere. Christ's word is about inside. Aber in Christus geht's um das Innere. We are not after religion. Wir sind nicht hinter der Religion. We are after the spirit. Und hinter dem Geist her. He said, those that worship me must worship me in truth and in spirit. That's Christ. Die mir dienen, müssen mir in Wahrheit und im Geist dienen. Amen. Amen. Religion is about the outside. They see the outside, the fruit. It's about your fruit. Es geht immer um deine Frucht. And if you see where God children, they were called Christian. Gott, sie wurden Christen genannt. What did the people see? Was haben die Leute they gesehen? Saw something. Sie haben they were gesehen. Speaking like Christ. Sie haben wie Christus gesprochen. And that is why they called them sie haben sie die Christian. Amen. Leute Christen genannt. They were speaking like Christ. Sie haben wie Christus gesprochen. Amen. But Jesus said we are to rejoice for what they cannot see. Wir sollen uns das, über das freuen, was sie nicht sehen können. Maybe mine is too deep. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is not what they can see. We are not after religion. We are after Christ's word. I don't know if you are getting it. Praise the Lord. Then pure religion and undefiled before God. And the Father is this. To visit the fatherless. No, here he's talking about the fruit and not the root. Hier geht es um die Frucht und nicht die Wurzeln. We are after the fruit. Wir sind hinter the root der and Wurzeln not the leaves. Und nicht den Blättern. And not the fruit. Nicht der Frucht. Amen. We are after the root. Wir sind hinter der Wurzel her. Jesus said, if the root is bad, the fruit will be bad. Jesus sagt, wenn die Wurzel schlecht ist, wird auch die Frucht schlecht. It means if the root is not Christ. Wenn die Wurzel nicht Christus no ist. No matter how good the egal fruit wie gut is, die Frucht ist, ist sie dennoch schlecht. Praise the Lord. Hallelujah. Let's leave it here. Deuteronomy 28. 5. Mose 28. Verse 10. And all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. He said, they shall be afraid of thee. I'm not to be afraid of anybody. Du, der dich vor they are to be afraid of you. Sollten sich vor dir fürchten. You know, all these witches and wizards, they are to be afraid of you. I'm not you, you know. Du, der problems are to be afraid of you. Sollten Angst haben vor dir. You know, all these Jesus I know, Paul I know. And I know you. Paulus kenn ich. I know you. Let me run away. They will be afraid of you. Sie werden dich fürchten. Depression, you see, they are to be afraid of you. Depression sollte Angst haben vor dir. What brings depression is not knowing the truth. Depression kommt, wenn man die Wahrheit nicht kennt. Du wirst Depression haben, wenn du die Wahrheit nicht kennst. See, you will be frustrated if you don't know the truth. Du wirst frustriert, wenn du die Wahrheit nicht kennst. I made the real truth, what Christ called the truth. Das, was Christus die Wahrheit. I know what religion preached everywhere as the truth. Und ich weiß, Religion als Wahrheit. If it is, if you don't pass your exam, it means you are not a child of God. Also nicht bestätigt, bist du kein Kind Gottes. You did not fast. You did not pray very well. You did not study very well. My result is Christ. Meine Ergebnisse sind not I pass or fail. Nicht mein Bestehen. Can you see the difference between the truth and just the word? Amen. Es ist ein Unterschied zwischen der Wahrheit und dem Wort. And what religion called the truth? Religion die Wahrheit nennt. The blame will not be on you if you don't pass. Die Schuld liegt bei dir, weil du nicht bestanden hast. You did not read the Bible very well. War nicht mehr in der Bibel. Daddy, thank you for the freedom. Danke für die Freiheit. For me to know that it's not what I do, it's what dass is um das geht, was ich tue, sondern is that not the greatest freedom? Das ist die größte Freiheit. Amen. That I will just sleep and sleep like a baby. Dass ich wie ein Baby schlafen kann. That is not man taking care of me, but Christ taking care of me. Christus, I don't need to labor to that I must have children. Ich muss nicht Kinder I don't need haben. It. Amen. Ich brauche dich nicht. I don't need it. Ich brauche das nicht. And then it's what he wants me to das, do that er I do. Will, das tue ich. What he wants for me that was I go for. Mich will, das amen. Ich. And that is what I have. Das habe ich auch. I don't need you know people are looking for who to take care of them. Sie suchen auf, nach jemand, especially in Africa. If you don't have children, nobody will take care of you. Keine Kinder, also hast du niemanden, der auf dich achtet. I don't need any child to take care of me. Ich brauche kein Kind, was auf mich acht gibt. I have Christ. Ich habe Christus. He can say, come unto me, all you that labor. He does say, go to your children. Our children and parents, that load, they put it on their children. Diese Last wird so auf die Kinder gelegt. You are, you know, you are the only one I have. Du bist die Einzige, you are, die ich don't turn on to Savior. Diese, sie werden machen ihre Kinder dann sozusagen zum Retter. And you make them to be Satan's target. Und du führst dazu, dass sie dann zu einer Zielscheibe des Teufels werden. You know, Satan is a destroyer. Der Teufel ist ein Zerstörer. And he always wants you to see tears, cry, you know, to weep, to, you know, and he knows that what give, you know what give you joy, we want to take it away from you. Amen. Mm-hmm. You make them this Satan's target, and he will take them. Mm-hmm. It's only Christ he cannot touch. Nur Christus kann nicht. Amen. He can touch anything that is you believe is your source. Mm-hmm. If that job is your source, you will touch it. Deiner Quelle ist, wird das angreifen. If you know exactly whatever it is, if your children, if they are your source, if your parents, your mother is your deine source, eine Quelle, that you see as your source, is going to touch. It's a matter of time. Eine Frage der Zeit. You make Satan to touch them. Du sorgst dafür, dass der Teufel why? Sie because angreift. You put them in the position of Christ. Let Christ be your source. Weil sie deine Nummer 1 sind. He is the only one that Jesus sollte deine Nummer 1 sein. Er ist das Einzige, was Christus dich angreifen kann. Praise the Lord. Halleluja. Hm. Vers 11. And the Lord shall make thee plenteous in gold, in the fruit of the body, and the fruit of the cattle, and the fruit, you see all the fruit. You see, he's talking about the natural fruit. The Christ word is, you know, our focus is not the natural fruit. Unser Fokus ist nicht die natürliche Frucht. Our, you know, once you plant a seed, there will be fruit. Wenn du einen Samen einpflanzt, wird es Frucht geben. You know, we will have fruit, and you know, fruit is there, but it's all fruit. It's all kind of fruit. Seine Frucht werden wir haben. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto your land in its season, and to bless all the works of your hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. This This is above the system of this world. Und das ist über dem System der Welt. This is above. You know, this world as a whole today. Diese Welt is based on borrowing. Basiert auf Geldleihen. Countries, they are in debt. Viele Länder sind verschuldet. Everywhere is debt. Then Germany is verschuldet. Deutschland ist verschuldet. In America, everywhere. All diese Länder sind verschuldet. The system of Satan is debt system. Ist ein Schuldensystem. And that's what occupy every families, friends, people everywhere today. But only Christ what he said, you will be a lender, not a borrower. Und in Christus steht, dass du kein, dass du dir nicht ausleihen musst, sondern du wirst Leute ausleihen. Turn to him. Come to him. See him. Du musst ihn sehen, zurück zu ihm kehren. Praise the Lord. Halleluja. And the Lord shall make thee the head and not the tail. Oh, thank you, Daddy. Christ is your head. Christus ist unsere Gesundheit. Amen. Amen. He is the head and never the tail. Amen. Und nicht das Ende. And thou shalt be above only. Not because of your... You are not above because you pass your exam. Du bist nicht oben, weil du deine Prüfung bestanden Amen. Hast. Amen. You are not above before because you are not in debt. Du warst nicht in Schulden. The Christ in you. Christus is in dir. You to be above. Mach dich zum Kopf. Amen. Amen. If thou shalt hearken unto the commandment of the Lord your God, which I command thee this day, to observe and to do them, and thou shalt not go aside from any of the ways which I command thee this day. You see, if you are seeing all this commandment, you know that this is talking about the truth today. Wenn du diese Gebote siehst, dann musst du wissen, dass es hier um die Wahrheit geht. Christ's word. Um Gottes Wort. You see? Das Wort von Christus. You know his word. Du kennst sein Wort. That he said is spirit and life. Das Geist und Leben ist. That he said is our freedom. Das unsere Freiheit ist. Amen. Amen. Amen. Amen. That you know whatever the result is. Du glaubst, dass Christus dein Sieg ist. You are not rejoicing because you passed. Du freust dich nicht, weil du bestanden hast. You are not weeping because you failed. Du weinst nicht, weil du verloren hast. You are rejoicing because you have Christ. Du freust dich wegen Christus. Amen. Amen. Verse 15. It shall come to pass if thou will not hearken unto the voice of the Lord. That is the cause. Can you see it? From verse 15. Tania, can you help us to read again, Shad? Verse 15. Mm-hmm. And Sazer, verse 16. Jenny, verse 17. Amen. Amen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Salzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Früchte über dich Flüche. Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Kopf und dein Backtrog. Can you see the cause that we are redeemed from? Seht den Fluch, von dem wir errettet worden sind. Look at the causes that we are redeemed from. Die Flüche, von dem wir errettet worden sind. Sie gehören uns nicht mehr. Because Jesus paid the price. Weil Jesus den Preis bezahlt hat. All the causes. All diesen Flüchen. Amen. Allow the Holy Spirit to help you to understand. Lass zu, dass der Heilige Geist dir hilft, das alles zu verstehen. Amen. Stop seeing yourself. See Jesus. Hör auf dich selbst zu sehen und schau auf Jesus. You are helped. That is how you allow the Holy Spirit to help you. Lass du zu, dass der Heilige Geist dir hilft. But it shall come to pass. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord your God, to observe to do all his commandment and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Curse shall thou be in the city, and curse shall thou be in the field. Curse shall be the basket of your store. That's poverty. Armut. Poverty is a curse. Armut ist ein Fluch. Not a blessing. Und kein Segen. Amen. Mm-hmm. Curse shall be the fruit of your body, and the fruit of your land, and the increase of the king. And you see, the fruit of your body. You might have children, but your children will deal with you. Vielleicht hast du Kinder, aber deine Kinder werden dich vielleicht zerstören. You know how many people your children have killed. Kinder schon ihre Eltern getötet haben. So it's not their children that killed them, their grandchildren killed them. Oder selbst ihre Enkel, die sie töten. Praise the Lord. Hallelujah. Ah. It's from generation to generation. Generation zu Generation ist dieser Fluch. Never end. Er endet nicht. It's only Jesus. Nur Jesus that paid the price. Hat den Preis bezahlt. Amen. Amen. Verse 19. Cursed shall thou be when thou cometh in. And cursed shall thou be when thou goeth out. And they are like trouble. The Lord shall send upon thee cursing, vexation, and rebuke in all that thou setteth your hand unto, for to do until thou be destroyed, and until thou perish quickly because of your wickedness, of your doing, whereby thou hast forsaken me. You see? The wickedness is not you steal, you like to forsake God. Das Stehlen, das Lügen, sondern weil du Gott verlassen hast. Amen. Forsake him. Ihn zu verlassen is so deadly. Ist tödlich. You know, the mark, things might even be moving fine for them. Gott laufen vielleicht gut für sie, das, was an der Welt gut läuft. You know, the woman, you know, the lady that died some years ago. Eine Frau, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Left millions for just one daughter that she's sie hat Millionen. Von Gott auf ihre Tochter hinterlassen, aber die Tochter ist dann auch irgendwann gestorben. You know the woman. Amen. Can you see that we hear the Lord is you know, you can gather and gather. It's at the end. Sammeln und sammeln, am Ende ist Zerstörung. He gives word. And he gives you power to enjoy it. Und er gibt uns aber auch Kraft. And that word belongs to your grandchildren. Great-great-grandchildren. They worship the Lord and have relationship with the Lord. Kindern und Kindeskindern. And the Lord is always in control. Freuen sich im Herrn und there is opposition here on earth. Aber hier auf Erden gibt es halt einen Feind. Satan is der Teufel opposition. Ist unser Feind. People don't want to hear that. Leute wollen das nicht hören. That you don't know or you don't want to hear does not mean it's not there. Aber nur weil du es nicht hören willst, heißt nicht, dass es nicht da ist. You don't know, you don't want to hear. It does not mean it cannot kill you. It cannot still kill and destroy. Heißt jetzt, dass es nicht dennoch zerstören kann. You even help him more to be able to do his job in your life. Dass diese Ignoranz macht sogar das Ganze noch schlimmer. Amen. Verse 21. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee, unto he have consumed thee from all the land, without thou goest to possess it. The Lord shall smite thee with symptoms. You see all this, they are here. Amen. Mm-hmm. Can see all the causes. All die Flüche sehen wir hier. Look at verse 30. 30. Please read it at home. Amen. Amen. He said, thou shalt bestow a wife, and another man shall lie with her. Thou shalt build an house, and thou shalt not dwell therein. Thou shalt plant a vineyard, and shalt not gather the grapes thereof. Ah, let me just look from 38. Let us look at from 38. Thou shalt carry more seed out into this field, and shalt gather but little in, but the locusts shall consume it. We don't need to look far today. Und wir müssen nicht weit schauen. Dafür. Before you know it, the salary is gone. Bevor man weiß, ist das Gehalt weg. The cost. Für diese Flüche. Is there. Amen. Da. But believe you have been redeemed. Aber glaube daran, dass du erlöst worden bist davon. Du hast es nicht mehr gehört. Amen. Thou shalt plant vineyard and dress them. But shall neither drink of the vine, nor gather the grapes, for the worms shall eat them. Thou shalt have olive trees throughout all the coast, but thou shalt not anoint yourself with the oil, for thine olive shall cast its fruit. Thou shalt begot sons, you see there, verse 41, and daughters. But thou shalt not enjoy them. Ah, that deep. You know, people say children are blessing of the Lord. Bitte sagen, dass Kinder ein Segen des Herrn sind. But you know, Satan can turn them to become their own property. Der Teufel kann auch dafür sorgen, dass sie zu einem Fluch werden. He said, thou shalt be God's sons and daughters, but thou shalt not enjoy them. For they shall go into captivity. Amen. They shall be under the bondage of Satan. Also wenn der Satan controlling your life. Der Teufel wird ihr Leben kontrollieren. Because you refuse to listen to the Lord. Also du schweigst, dich dem Herrn zuzuhören. Und der Teufel wird sich umgeben, dich und deiner Familie. And all the trees and fruit of the land shall the locusts consume. The stranger that is within thee shall get up above thee very high, and thou shalt come down very low. He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him. He shall be the head, and thou shalt be the tail. Praise the Lord. Hallelujah. Then moreover, verse 45, all these curses shall come upon thee and shall pursue thee and overtake thee till thou be destroyed, because thou hearkenest not unto the voice of the Lord. His voice is so important. Deine Stimme ist so wichtig. His voice is the truth that deine you Stimme hear ist die Wahrheit, die du hörst heute. Listen to his truth and love deine it. Amen. Wahrheit zu und don't allow it to that Satan is provoking you through the truth. Was ich tue, ist der Teufel, ich provoziert durch die Wahrheit. Amen. You don't love the truth because somebody offend you here. It's Satan that is provoking you. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. To keep his commandment and his statute which he commanded thee. Verse 46, and they shall be upon thee for a sign and for a wonder, and upon thy seed forever. Not only you and your seed. Nicht nur du, sondern auch du und dein Samen. Praise the Lord. Hallelujah. Because thou servest not the Lord your God with joy, with joyfulness, and with gladness. You see it? With joyfulness. Mit let it be with joy that you come to mit him. Amen. Not with sadness. Amen. Let it be praising him. Why? Because he died for you. Für dich gestorben amen. Amen. Don't let your focus be what you are going to get. Ein Fokus sollte nicht das sein, was du bekommen wirst. Let your focus be what he has done for was you. Für dich getan hat. You see it? Gladness of heart for the abundance of all things. He gave us Jesus. Er gab uns Jesus. You know, when this place was even written, then we are not even having Jesus. Als wir es hier geschrieben haben, da hatten sie Jesus nicht. But he gave us what he, we have what they, what is greater than what they have. Wir haben etwas, was größer ist, als das, was sie damals hatten. Praise the Lord. Halleluja. Oh, I thought we will finish here today. Anyway, we'll be going into it little by little as the Lord directs. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 1. Quickly go there, please. Galatians 1. We still have some minutes, amen. Mm-hmm. Galatians 1. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 1:4. He said, who gave himself for our sins, that he might deliver us from the present evil world, according to the will of God and our Father, from the present evil world. Right now, it von is jetzt. Right now. We have been delivered. Wir wurden errettet. Amen. Amen. The present evil world of sin. Die gegenwärtigen bösen Weltlauf. See, we have also, been delivered from the present evil world of sin. Wir wurden von der gegenwärtigen bösen Welt der Sünde errettet. We have been delivered from the present evil world of poverty, von Armut, of sicknesses und and diseases. The evil world of fake desire, fake von things, Wünschen, fake joy, fake Freude, peace. Amen. Evil world of fake ways. Amen. The word that is not coming from Reichtum, Christ, der nicht von Christus way. Kommt, ist ein falscher Reichtum. Amen. Amen. So only that of Christ that is genuine. Nur das von Christus ist echt. Amen. Fake wife, fake husband. Ein falscher Ehemann. No, whatever is not coming from was him. Was von Christus kommt, ist falsch. Amen. Amen. Fake wife, fake husband. Ein falscher Ehemann, eine falsche Ehefrau. Then heaven and earth is here on earth. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let us allow the Holy Spirit to help us to fight the good fight. Lass uns zulassen, dass der Heilige Geist uns hilft, den guten Kampf des Glaubens zu führen. To believe everything the Lord is saying, was der Herr sagt. You know, His word might be so difficult to understand. Sein Wort ist schwer zu verstehen. And that does not mean it is not true. Das heißt, dass es nicht wahrhaftig ist. He said, heaven and hell is here on earth. Himmel und Hölle sind hier auf Erden. Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. You know when he said the dead should bury their dead. Wisst ihr, als er gesagt hat, dass die Toten ihre Toten begraben sollen? Two times dead. The dead. Die Toten sollen ihre Toten begraben. Amen. You know John 10:10. Johannes 10:10. He said, "You are alive." Wir sind lebendig. He came to give life. Er kam, um uns Leben zu geben. It means we are alive. Wir sind lebendig. If we have his life. Wenn wir sein Leben haben. And to have his life. Sein Leben zu haben. Is not natural. Ist nicht natürlich. And you cannot have his life. Du kannst sein Leben nicht in der natürlichen Welt haben. You can only have his life in du kannst sein Leben nur haben in seiner eigenen Welt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, the dead, he said, you are alive. Sag, wir sind am Leben. Alive, alive. Am Leben. Heaven is life. Amen. Mm-hmm. Heaven is Christ's life. Der Himmel ist das Leben von Christus. He said, you know, the dead, let the dead bury their dead. Die Toten sollen ihre Toten begraben. You know, the dead are already in hell. Die Toten sind schon in der Hölle. So they are living here. Auch wenn sie hier leben. Amen. Amen. In Matthew 6, verse 10. Matthäus 6, Vers 10. Heavenly will. Ein himmlischer Wille. You know, here talks about heavenly will. Heavenly will. Geht es um einen himmlischen Willen? Heavenly will. Heavenly will can only happen in heaven. Der himmlische Wille kann sich nur im Himmel erfüllen. It cannot happen anywhere else. Kann sich nirgendwo anders erfüllen. The rules and regulations in Deutschland can only happen here. Amen. Die Regeln und Gesetze von Deutschland können nur in Deutschland gelten. Können nicht in Nigeria zum Beispiel funktionieren. So also that of Nigeria you cannot bring it here. Genauso wie die von Nigeria können auch nicht hier funktionieren. Heavenly will can only der himmlische Wille in heaven. Kann nur im Himmel stattfinden. Is somebody getting it? Daddy, thank you. Matthew 6. Vers 10. Amen. Matthäus 6, Vers 10. That will be done on earth as it is in heaven. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Oh, Daddy. Amen. Amen. The kingdom come. That will be done on earth. He said heaven should come. Der Himmel soll kommen. You see, heaven should come here on earth. Der Himmel soll sich hier auf Erden manifestieren. Kingdom is not earthly, it's sein heavenly. Königreich ist nicht irdisch, sondern himmlisch. Another world should come. Eine andere Welt soll kommen, die der Himmel ist. That Satan have been driven from. Von der Teufel verbannt wurde. Der Teufel ist nicht mehr da. Once you are there. Once you believe you are there, Satan is confused because he cannot, he can do nothing. Da kann der Teufel nichts machen, weil er wurde driven from there. Der Teufel wurde vom Himmel verbannt. That will be done in earth as it is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Heavenly will, heavenly will. Ein himmlischer Wille. Can only be done in heaven. Der kann nur im Himmel getan werden. You are not in heaven because you have money. Du bist nicht im Himmel, weil du Geld hast. Who get it? No. You are not in heaven because you have money. Du bist nicht im Himmel, weil du Geld hast. There's a place where we quickly go. Amen. Amen. In Psalm 35, verse 27. Go to Psalm 35. Psalm 35, Psalm 35 verse 27. 27. Amen. Amen. 35. Psalm 35. 35. 27. He said, let them shout for joy and be glad that favor my righteousness. My righteousness cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which have pleasure in the prosperity of his servant. Here it talks about the prosperity of God's servant. Geht's um den, den das Wohlergehen der Knechte Gottes. You know, your servant and your son, they are two different people. Dein Knecht und dein Sohn sind zwei verschiedene For Leute. Somebody to be your servant. Dass jemand dein Knecht ist und jemand dein Sohn ist, ist nicht das Gleiche. Und deine Beziehung ist auch anders zu den beiden. Wenn du als Knecht zu Gott kommst, wirst du Gott verpassen. Komm zu ihm als Sohn. Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. You know, servant beg. Ein Knecht bettelt. Sie bleiben Bettler. Sie betteln ständig. Bitte tu es. Wann wirst du es tun? Was für Mose getan? Für Elijah. Wie tust du es dann für mich? Wann tust du es für mich? Auch in Liedern singen sie das. Ich sage einfach zu sagen, danke Vater, du bist da für mich. Der Sohn sagt, thank you Father. The key. Give me the key to the car. You know, no begging. Weil ein Sohn sagt, er bedankt sich einfach für das, Because was da ist. To the father Weil das, was to dem Vater gehört, gehört ihm. Praise the Lord. Halleluja. You know, if he can have pleasure in the prosperity of his servant. Wenn ihm das Wohlergehen seiner Knechte gefällt. What about the prosperity of his son? Was dann mit dem Wohlergehen seiner Söhne? Our prosperity gives God joy. Unser Reichtum gibt Christus Freude. You know prosperity. You know what he called prosperity. Was er Reichtum nennt. And not what man called Und nicht was diese Welt Reichtum nennt. You know when you know if you look at Joseph's life. Josephs Leben. When was Joseph called a prosperous man? Wann wurde Josef ein wohlhabender Mensch genannt? It was not when he was the minister, he became a minister. Nicht als er Fürst war. When he was having nothing. Genau, als er nichts hatte. Was being sold as a slave. Verkauft wurde als Sklave. Praise the Lord. Halleluja. You are not in heaven because you have money. Wir sind nicht im Himmel, weil wir Geld haben. Money does not mean heaven. Geld heißt nicht Himmel. Amen. Amen. It's only Christ that means heaven. Christus bedeutet Himmel. I have branches upon branches does not mean heaven. Unternehmen zu haben oder Gemeinden zu haben heißt nicht. No, that is not heaven. Das ist nicht der Himmel. That is what the flesh calls heaven. You have a lot of money. You can buy anything das, was das Fleisch Himmel nennt, das du hast genug Geld, um alles zu kaufen, was du willst, das nennt der Mensch Himmel. But Christ call it hell. Aber Christus nennt das Himmel. Praise the Lord. Amen. Because without him, Denn ohne ihn ist es die Hölle. Amen. Amen. Without him, it's hell. No money can save you. Kein Geld kann dich retten. You're already hell. Dann bist du schon in der Hölle. You know, because you are not sick does not mean you are not. Because you are not sick does not mean you are in heaven. Weil du nicht krank bist, heißt nicht, dass du im Himmel bist. Or you don't have any problem. Weil du keine What Probleme hast. Problem? Was der Mensch Probleme nennt. If you don't have Christ, you are already Wenn du Christus nicht hast, bist du schon in der Hölle. Amen. Amen. If his peace is not your peace, you are in hell. Sein Frieden nicht dein Frieden ist, bist du in der Hölle. Amen. You are in hell. Dann bist du in der Hölle. Because Satan will control your peace. Der Teufel wird deinen Frieden kontrollieren. You know, Satan will control your joy. If his joy is not your joy. Dein Frieden nicht sein. If his joy is not your joy, Freude you will be in hell. Das wirst du in der Hölle sein. Satan controls things in hell. Der Teufel kontrolliert Dinge in der Hölle. Amen. Amen. Control here right now. Er kontrolliert diese Welt. He said it was given to me. Sie wurde ihm gegeben. In Luke 4. Lukas 4. Bow down before me, I will give it to you. It was given to me. Knie dich nieder vor mir und dann gebe ich dir die Königreiche dieser Welt, weil das stimmt, ihm gehören diese Königreiche, dem Teufel. Er hat das Adam und Eva weggenommen. Amen. Amen. Jesus have taken aber Jesus hat es ihm weggenommen. And he said it now belong to you. Ist uns zurückgegeben, if you believe, wenn wir an ihn glauben. If you are ready to say yes. Wenn wir ja, bereit sind, ja zu sagen. You are already in heaven. Wir sind schon im Himmel. With the joy of the Lord. Mit der Freude des Herrn. Amen. Amen. With the rest of the Lord. Mit der Ruhe des Herrn. With the love of the Lord. Mit der Liebe des Herrn. With the joy, with the peace of the Lord. Mit dem Frieden des Herrn. You see, the joy of the Lord can only function in heaven. Die Freude des Herrn funktioniert nur im Himmel. You know, you have to go there, you have to live there. To be able to have that permanent peace, um that permanent joy. Ständigen Frieden und ständige Freude zu haben. Praise the Lord. Halleluja. Again, he said, "Let the dead bury their dead." Die Toten sollen ihre Toten begraben. After this life, Christ's life, or what man call life. Amen. Amen. After this life here. Nach diesem Leben hier. There is still life. Gibt es noch ein Leben? You know that you die here does not mean you are no longer living. Wenn du hier stirbst, heißt nicht, dass du nicht mehr lebst. Du lebst immer noch. You know that you know these people they are saved that they die here does not mean the end. They are still going to be living. Wenn sie living, sterben, leben sie weiterhin, aber in der Hölle. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Go to 1 Thessalonians. 1 Thessalonica. Amen. 1 Thessalonians. You know what you have? Das, was wir haben, is heavenly property. Ist himmlischer Besitz. All the message you are receiving, they are heavenly property. All die Nachrichten, die wir they empfangen, not sind himmlisch und nicht irdisch. You know that. 1 Thessalonians 1, verse 10. 1, verse 6, sorry. 1 Thessalonians 1:6. That no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the. Oh, sorry. There are we. Oh, sorry, sorry, sorry. Something else I was written. Ah, oh, 1 Thessalonians 1, amen. Praise the Lord. Verse 6. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Mm, that is not where I'm going to. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Let me see. Praise the Lord. Amen. Then go to Nehemiah. I cannot get it. There's something I wanted to bring out here. Amen. Amen. Go to Nehemiah 8, verse 16. Talks about this, the same thing, this Old Testament. Nehemiah 8. Nehemiah 8, verse 16. 8, verse 16. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Es ist vor Esther im Alten Testament. Okay. Amen. Amen. After Kings. After Chronicles. Nehemiah 8:16. Amen. Amen. Praise the Lord. Can somebody help us to read it? Sanze, can you help us to read it? Von 16. Mm-hmm. Just 16. Und das Volk ging hinaus, und sie holten Zweige und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Praise the Lord. Amen. Yes, please again. So the people went forth and brought them and made themselves booths, everyone upon the roof of his house and in their courts and in their courts and the house of God and in the streets of the... No, that's not where I'm going to. Praise the Lord. Amen. Mercy, please, can you help us to check the joy of the Lord? Amen? Amen. That is not where I'm going to. The joy of the Lord is... Was genau? The joy of the Lord is my strength. Okay. And not the joy of circumstances. Nehemiah, it's Nehemiah, but I need the verse, the chapter and the verse. Amen. 8, Vers 10. Thank you, Jesus. Amen. Amen. 8, verse 10. Are we there, please? Nehemiah. Then he said unto them, are we there? 8, Vers 10. Verse 10. Then he said unto them, go your way, eat the fat, and drink this sweet, and send portion unto them, for whom nothing is prepared, for this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Praise the Lord. Hallelujah. The joy of Christ is our strength. Am Herrn ist unsere Stärke. It's not the joy of I am walking. Nicht die Freude unserer Arbeit. It is not the joy of I am receiving money. Die Freude auf unserem Gehalt. You see, the Holy Spirit is to help us to understand. Der Heilige Geist muss uns helfen, das zu verstehen. It is not the joy of I have good job. Die Freude, dass ich einen guten Arbeitsplatz habe. The Holy Ghost. It is the joy of the Holy Ghost. Es ist die Freude des Heiligen and not Geistes. The joy of circumstances. Und nicht die Freude von Situationen. Not the joy of your of the news, die Freude der Nachrichten, the report, the result, der Ergebnisse, the joy of your feelings, die Freude deiner Gefühle, the joy of Christ, sondern die Freude des Herrn. Praise the Lord. Hallelujah. It is not the joy of what man call prosperity. Das ist nicht die Freude über das, was der Mensch Reichtum nennt. Amen. Amen. It is not the joy of what man call prosperity. Das ist nicht die Freude über das, was der Mensch Freude. But the joy of what God calls Reichtum prosperity. Nennt, sondern das, was Jesus Reichtum nennt. Amen. Amen. Let's go to Genesis 39. 1. Mose. And see what the Lord called prosperity. 1. Mose 39. Amen. Wir sehen, was der Herr Reichtum nennt. Praise the Lord. Genesis 39. Daddy, thank you. And it is only joy that nothing can touch. Amen. Nur seine Freude, die kann der Teufel nicht aufhalten. And the Holy Spirit can only work through his joy. Der Heilige Geist kann nur durch seine Freude arbeiten. Vers 2. 1. Mose 39, Vers 2. Oh, let's start from verse 1 and read a little bit up to verse 3 or so. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hand of Ishmaelite, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Amen. Mm-hmm. Can you see what he called prosperity? Seht ihr, was er Reichtum nennt? It is not I have money. Nicht Geld. That is, it is his prosperity. Das ist nicht sein Reichtum. You know, it is not I am very clever. Oder ich intelligent bin. Amen. Mm-hmm. You know, prosperity. You know, people, you can just see. You know, what man calls prosperity, you das can see it in people's life. You can't even see it in people's life. Du kannst es im Leben von Menschen sehen. You know sehen. How you see it in people's life. You know, you can just see some people, they are so clever. Es gibt Menschen so intelligent. I don't know where their brain is coming from. Amen. You can just see that. Maybe they don't even need to go to school. They can become a doctor, a lawyer, professor, what do you call it? All these engineer, accountant. For them, just choose anyone. Für sie ist jeder Weg möglich. They have a name for them. What? Genius. You understand me? It is a, genie. You know, people like that, you know. I don't want to be that. Aber so möchte ich nicht sein. It is a curse to be that. Es ist ein Fluch, so because zu sein. You will be your own God. Weil du dein eigener Gott werden willst. You will, you know, your brain, your, like, some people, if they don't even read the Bible like me. They just have everything here. Es gibt auch Menschen, die haben einfach ein fotografisches Gedächtnis. I listened to a man years ago. He just quote everything, but the truth is not there. Aber dennoch ist die Wahrheit nicht da drin. He just anyway just like this, quoting and just reading and you know the truth is not there. Dennoch ist die Wahrheit nicht da drin. Amen. And people love that. Und Leute lieben das. But Paul said, I did not come to you with my wisdom. Paulus sagt, ich bin nicht mit menschlicher Weisheit zu euch gekommen. Amen. We will close with that very place. Amen. Amen. Let us look further into here again. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. You know, naturally, who is the prosperous man? Wer ist der reiche Mann? It is the master. Wenn man das menschlich beurteilen würde, würde man sagen, sein Meister ist der Reiche. And why did the Bible call Joseph the prosperous man? Und wieso war Josef der reiche Mann? It is not because he had money. Nicht weil er Geld hatte. But because God was with him. Weil er Gott hatte. Can you see what he called prosperity? Das was er Reichtum nennt. It's so different. Ist so anders. Amen. Amen. And his master saw that the Lord was with him. They can see it in your life. They know. Sie können es in deinem Leben sehen. They know. Sometimes you don't know that they even know. Sometimes you might even know that they know. Amen. Sometimes you don't know that they know. They know. Some can know and they will be jealous of you. Einige wissen es und sie sind neidisch darauf. Some can know and because of that they will just love you and be blessing you. Einige wissen es und deswegen lieben sie dich und segnen dich. Amen. You can see here the master, because of that the master was blessing. Sie hat der Meister. Was there to bless Joseph. Da war er da, um sie zu segnen. Amen. And because the master promoted Joseph, the Lord was also with the master. Und der Meister Josef befördert hat, war der Herr auch bei dem Meister. Go to 1 Corinthians. Amen. 1. Korinther. Praise the Lord. Halleluja. You know, we are not. Our prosperity is not based on money. Unser Reichtum basiert nicht auf Geld. Your money is inside. Aber auch wenn Geld da drin ist. You know, just Joseph was called a prosperous man. Joseph wurde when ein he was Mensch a slave. Genannt, als er ein Sklave war. And you know, that prosperity was inside. Dieser Reichtum money was also inside. Das Geld war auch Amen. Amen. But it was not because of the money. Aber nicht wegen dem Geld. Because money can go, that prosperity remains. Das Geld kann gehen, aber der Reichtum people bleibt. Can touch money. Leute können das Geld angreifen. Das Teufel kann das Geld angreifen. Aber er kann nicht den Herrn, bei, der bei ihm ist, angreifen. Er kann Christus in dir nicht angreifen. Praise the Lord. Halleluja. 1 Corinthians. 1 Corinthians 1. 1. Korinther 1. No, 2. 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. Praise the Lord. Halleluja. And I, brethren, from verse 1, when I came to you, came not with excellency of speech. Can you see it? Good words. Mit guten Worten, English. Mit gutem Englisch. You children, you will correct me. Amen. Ihr Kinder, ihr verbessert Amen. Mich. Amen. You know, if I want to choose, I will not even choose myself. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich nicht mal für mich entscheiden. I will not choose myself. Ich würde mich nicht für mich entscheiden. I want to say A, I say B. Amen. Weil ich mich ständig verspreche. Praise the Lord. Halleluja. He qualifies me. Er He is the one that qualifies me. Er ist derjenige, der mich qualifiziert. You know, they might even want, people might even want to laugh at me. Leute machen sich vielleicht lustig über mich. Just tell them that. Aber tell them that we are happy. It is the Lord that qualifies her. Sag ihnen, dass es ist der Herr, der meine Pastoren qualifiziert. You can see that there is nothing. She is nothing without Christ. Ist ohne Christus. That's what I want to hear from you. Das kannst Amen. Du sagen, wenn Leute sich über mich lustig machen, hinter meinem Rücken, wenn du das hörst. Ich bin voll von Fehlern. Somebody is looking for mistake. Wenn Leute Fehler suchen, werden sie die auch finden hier. Amen. Amen. He just qualifies me. Aber er ist derjenige, der mich qualifiziert. Amen. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Christ Jesus and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and preaching was not with enticing words of man's wisdom. You see it? But in demonstration of the Spirit and of power. God is not looking for somebody that is a vessel that is a qualified vessel. Gott sucht nicht nach jemandem, der qualifiziert ist. He's looking for a vessel that he will qualify. Er sucht nach einem Gefäß, that you don't look at him or her, dass du die Person siehst und sagst, ohne Jesus könnte die Person can nicht sprechen. Just as people can say to about me today. So die Leute das auch without sagen, Jesus, I cannot do it. Kann ich das nicht tun? You know, I can say it with my children today. Mit meinen Kindern kann ich without sagen, Jesus, they cannot be where they are. Können sie nicht da sein, wo sie sind? Amen. Amen. I can say it in my life today. In meinem Leben kann without ich das sagen, him, I cannot be here today. Kann ich nicht hier sein? I'm not here with my wisdom. Ich bin nicht hier aus menschlicher Weisheit. With my wisdom, don't call me out. Denn mit menschlicher Weisheit bin ich nichts. Amen. Amen. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Praise the Lord. Hallelujah. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world. I am not after the wisdom of this world. Ich bin nicht hinter der Weisheit dieser Welt. Amen. You know. I'm not after the wisdom of this world. Ich bin nicht hinter der Weisheit dieser Welt. I see Christ. Ich sehe Christus. He qualifies me. Er qualifiziert mich. Not the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in mystery. Whatever is coming out from here is coming from Holy Spirit. Was immer hier rauskommt, I'm not clever enough to know all this. Ich kann mir das nicht selbst ausdenken. Ich bin nicht schlau genug dafür. Praise the Lord. Halleluja. Please read this chapter 2 as a whole. At all. Amen. Amen. You know, we thank God that, you know, that He is now our life. Wir danken Gott, dass er jetzt unser Leben ist. You know, Paul was going from prison to prison. Paul ist von Gefängnis zu Gefängnis gegangen. And people were even making fun und Leute of haben sich über ihn lustig gemacht. He hat sich gefreut. He said, it doesn't matter if they es ist egal, make fun ob sie sich of über mich lustig machen. Amen. Amen. Because the name of the Lord is being pronounced. wird ausgesprochen. The Lord is being praised. Der Herr wird gepriesen. Amen. Amen. You know, no one will mention my name without mentioning Jesus. Niemand wird meinen Namen nennen, ohne Jesus dabei zu nennen. Das macht mich zufrieden. Gut oder schlecht. No matter. You know, on the other side, they put it. They want to put it. Amen. You know, just before you call your friends, that can make fun of. They can even make fun of me before you. I know that. Leute, die sich vielleicht über mich lustig machen, Amen. Vor eurer Nase. I know that. Ich weiß, dass Leute sich über mich lustig machen. Praise the Lord. Wenn ihr das mitbekommt. It's a blessed are those that sitted not in the seat of the mockers, those that mock God's children. Die Leute, die, und wir sollen halt nicht. Some of us here. Einige von uns sitzen. Some of our friends are mockers and they help us in things. We just. Einige unserer Freunde machen sich lustig über Kinder Gottes. Praise the Lord. I know, but I just leave you to your own faith. Ich weiß das, aber ich lasse. Ich kontrolliere das Leben der Menschen nicht. I just preach the gospel. If you like, you take it. If you don't take it, it's your business. Du akzeptieren willst. But the reward, whatever you choose, was immer du entscheidest, es wird dir ein Ergebnis geben. Amen. Whatever you choose, will give you reward. And if you are getting the reward, wenn du das Ergebnis bekommst, maybe if it is getting too much, I remind you of what the seed that you have sown. Werde ich dich an die Samen erinnern, die du gesehen hast. Because whatever seed you sow, die Samen, die wir sehen, there's going to be harvest. Werden wir ernten. And is it not in Psalm? In Psalm 23. Go to Psalm 23. Psalm 23. Amen. Psalm 23. You see it in the seed. You call them your friend. You call them your uncle, your brother, your cousin. Brüder, they make fun of God's children. Aber sie machen sich lustig über Kinder Gottes. Psalm 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. The ungodly. Die Gottlosen. Those that are without Christ. Die ohne Christus sind. Those that are without the truth. Ohne die Wahrheit. Those that hate the truth. Die Wahrheit hassen. Psalm 1. Those that hate the truth. They don't want the truth. Sie wollen die Wahrheit. But they are your best friend. They are deine besten Freunde, deine Cousins. They are your brothers and sisters. Bruder und Schwestern. You are one. Wir sind eins mit ihnen. you are deceiving yourself. Aber wir machen uns was vor. You are not deceiving yourself. We read the book of James. Wir haben das in Jakobus gelesen. You might think you are deceiving me. Vielleicht, but you are deceiving yourself. Wir glauben, dass wir einander was vormachen können, aber wir machen uns selbst was vor damit. I don't have connection with anybody. Ich habe keine Verbindung mit Leuten, die nicht von Christus sind. Wenn du zu mir kommst, wirst du auf Christus treffen. And that's how his world functions. So don't be surprised if poverty is pursuing you everywhere. If you refuse, wenn wir immer das festhalten, was wir eigentlich loslassen Amen. Sollen. Amen. We read the courses. Gelesen heute. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Talking about people here. Es geht um Menschen hier. Those people that hate Christ. Die Leute, die Christus hassen. Those people that, you know, you cannot even preach where they are. Wir können nicht mal zu ihnen predigen. They argue with you. Die diskutieren mit dir. You cannot argue people into Christ's world. Aber du kannst Leute nicht in das Königreich Gottes diskutieren. Sag ihnen einfach die Wahrheit und das war's. Amen. But don't be one with them. Aber sei nicht eins mit ihnen. Not standeth in the way of the sinners. Not seated in the seat of the scornful, the mockers. Those that mock God's children. Die Leute, die Kinder Gottes verspotten. They mock them. They mock them. You call themselves. You know, your one feet is here, one feet is here. A problem occupies you. Du stehst dazwischen. And you don't even know where the problem is coming from. Du weißt nicht, woher die Probleme kommen. You are the source of your problem. Du bist die Quelle deiner Probleme. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let your delight be in the law of the Lord. And it's his way that he meditate day and night. Choose Christ. Entscheide dich für Christus. And reject what is outside. Verweigere das, was da draußen ist.